Guten Abend. Hallihallo. Willkommen an diesem Mittwochabend. Pünktlich wie immer. Und auch vollzählig. Fast. genau. Ja, der Ewe fehlt leider noch. Wir haben auf den Ewe gewartet, aber ich weiß nicht, ob der sich im Tag geirrt hat oder so. Er ist auf jeden Fall noch nicht da. Aber ich bin da, der Chris, euer Moderator. Und als Gast haben wir den Ben bei uns heute. Sehr schön, dass der Ben da ist. Hallo Ben. Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Welcher Ben eigentlich, fragt jemand. Vielleicht muss Der ich mich ganz eine. vorstellen. Der Rechte, der Rechtsradikale. Der Rechtsradikale. Ach so, Ja. ach der. Ja, Sekunde, dann blende ich mal das ein, was wir uns heute anschauen, weil wir schauen uns heute an. Wir schauen uns heute an diesen Meinungsbeitrag hier von den Herren Vogel und Kuhle aus der Welt von, wann war es? Montag, glaube ich, ne? Vorgestern, ja, Montag. Genau, die Liberalen sind keine weinerlichen Underdogs. Und das lesen wir uns jetzt mal durch. Und dann, ja, reden wir da ein bisschen drüber, so wie wir halt meinen. Und ja, der Ben ist natürlich für die Leute, die ihn nicht kennen, ich würde mal sagen, Deutschlands bekanntester Jungliberaler, vielleicht hinter Gerhard Nee, Schröder, gibt vielleicht, kein Hinter, oder gibt kein Hinter. gibt keinen Hinter. Okay, aber auf Twitter auf jeden Fall. Hast du auch die meisten Follower auf Twitter, oder? Ja, genau genommen hat Konstantin Kuhle mehr, aber ob man den noch als Juli zählen kann, ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie alt er ist, aber ich glaube, er ist raus, ne? Ja. Obwohl, nee, er ist tatsächlich erst Anfang 30 oder so. Der ist ziemlich jung. Okay. Ich dachte, er wäre schon Mitte 30. Ich glaube, er ist Nee, so zwei, nee. drei Jahre hinter mir. Ja, und ich muss auch dazu sagen, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich bin auch Mitglied in der FDP, ne? Also für transparenzmäßig sind quasi hier, wenn der Ewe nicht da ist, sind es hier nur FDP-Runde. Und ich bin auch noch im Landesverband Niedersachsen, wo der Kuhle der Generalsekretär ist. Dann könnt ihr das einordnen, wisst ihr Bescheid. Dann machen wir euch hier nichts vor. Wir schweigen euch hier keine Kontakte. eventuellen Dinge, genau. Ja, dann lesen wir mal. Vorkämpfer, nicht Opfer der Zukunft sein. Seit 1848 kämpfen Liberale für Recht und Freiheit. Das wurde von konservativen Anfang als Anbiederung an den Zeitgeist verlacht. Heute sind die Traditionen des Liberalismus moderner denn je. Ein Gastbeitrag. Jo. Ja, da fällt mir direkt so ein, also mit dieser ganzen Zeitgeistdebatte, wenn ich mich da richtig erinnere, war das so, dass unmittelbar vor dem Parteitag im letzten Jahr von der FDP, dem Bundesparteitag, da hatte der Chefredakteur von der NZZ einen Beitrag geschrieben, wo er, glaube ich, diesen Vorwurf formuliert hatte mit der Anbiederung an den Zeitgeist. Und das ist natürlich bei den Leuten, die sich da angesprochen gefühlt haben oder angesprochen wurden, relativ ja, schlecht aufgenommen worden. Ich glaube, es gab da auch so ein kleines Streitgespräch zwischen Herrn Kuhle und dem Chefredakteur von der NZZ, also von dem Ah, von Anna, Berlin-Office. das war von Anna Schneider, also fast Chefredakteurin, lese ich hier gerade. Ah, okay. Seid ihr sicher? Ich glaube, es war von diesem Ja, ich habe es Serao nochmal oder wie er heißt. nachgeguckt. Du meinst auch den Artikel, die mit dem Zeitgeist kuscheln. Okay. Na? War von Anna Schneider? Obwohl das war nach dem Parteitag. Ja, kann das auch sein, dass einer vor dem Parteitag war. Weil ich glaube nämlich, dass sie auf dem Parteitag schon dieses Gespräch hatten und das war dieser Herr Serao, heißt er, glaube ich. Okay, haben beide einen Artikel geschrieben, ja. Ja. Genau, und seitdem ist halt dieser Begriff Zeitgeist irgendwie in der Welt. Und das Ganze wurde ja auch nochmal angesprochen, dann auf dem Parteitag von der Linda Teuteberg. Die hatte ja quasi so eine kleine Real-Life-Non-Menschen gemacht, indem sie einen Tweet von Herrn Kuhle vorgelesen hat und sich dazu quasi geäußert hat, ohne ihn namentlich zu nennen. Und ich glaube, das ist halt der Grund, warum sich die Herrschaften bewegt fühlen, da nochmal drauf einzugehen. Und ja, lesen wir nochmal den nächsten Absatz. Vielleicht noch ganz kurz dazu, So wie ich den Artikel und den Anspruch verstanden habe, der wurde ja auch als Grundsatzreferent angekündigt, ist das ja praktisch eine 1:1 Standortbestimmung für die FDP und was die gerade im Wahlkampf ja machen sollte. Also den Anspruch, den ich recht interessant finde, vielleicht im Hinterkopf behalten Ja. beim Lesen. Genau. Genau. Ja, die FDP biedere sich zu sehr dem Zeitgeist an. Dieser Vorwurf wird von manchen Beobachtern der Liberalen nur allzu gern erhoben. Meist in Verbindung mit der Analyse, dieser Zeitgeist sei in Anführungsstrichen linksgrün. Doch die Realität ist komplexer. Bestimmte Trends sind eine Bedrohung für die Freiheit. Die Beschreibung gesellschaftlicher und politischer Realitäten samt liberaler Antworten ist es nicht. Das ist jetzt schon sehr interessant, weil ja dann zumindest die Position von Linda Teuteberg übernommen wurde, weil die hat ja beim Parteitag Kuhle kritisiert, weil der ja geschrieben hat, dass man ein positives Verhältnis zum Zeitgeist im Allgemeinen haben muss. Und sie hat dann ja gesagt, es gibt halt gute und schlechte Tendenzen. Das heißt, Kuhle hat das schon so übernommen, so ich das rauslese. Deswegen ist der ganze Absatz eigentlich ein riesiges Strohmann-Argument, weil ja keiner den Vorwurf macht, dass man komplett alles ablehnt, was so zeitgeistmäßig ist, sondern halt nur bestimmte Aspekte davon. Deswegen frage ich mich, wen die damit meinen. Genau, und Frau Teuteberg hat sich ja auch noch auf Kulturkämpfe bezogen und gesagt, dass man in Kulturkämpfen nur besteht, wenn man die überhaupt anerkennt. Und das fand ich nämlich auch einen sehr richtigen Punkt von ihr, der mir bei dieser FDP aller sozialliberal, wie es heißt. häufiger mal verloren geht, ne? Also, dass man halt eben das gar nicht sieht, dass es da halt wirklich viele Leute gibt. Also klar, er wird da gleich noch drauf eingehen, auf so Dinge wie, dass man in zum Beispiel in der Klimabewegung von Systemwandel redet, ohne das genauer zu definieren. Aber auch bei vielen anderen Themen finde ich es immer ziemlich verkürzt und das einfach nur so hinzudrehen, zu sagen, so ja, unsere Meinung, die etikettieren wir jetzt mit Freiheit und dieses mit den Antworten, also das ist auch so einer meiner lieblingspolitischen Floskeln, wir müssen Antworten finden, ne? Das Ja, da wird man ja auch noch später im Text sehen, dass die Antworten teilweise ziemlich absurd sind. ja. Das ist halt dann auch wieder der untergeschobene Vorwurf, dass die Leute, die nicht wollen, dass man mit gewissen grünen Tendenzen auf Kuschelkurs geht, keine Antworten zu bestimmten Themen haben. Und nur man selber als Konstantin Kuhle und Johannes Vogel irgendwie diese Antworten hat. Und es ohne die kein Konzept für bestimmte Probleme gibt. Ja, genau. Aber schauen wir nochmal. Wenn sich Liberale in die Rolle des vom vermeintlichen Zeitgeist Unterdrückten allzu sehr gefallen, verlieren sie den Anschluss an die gesellschaftliche und politische Mitte und marginalisieren auf diese Weise selbst die Idee der Freiheit. Das gilt es zu verhindern. Ja, ist halt Genau. auch wieder alles basierend auf der Grundannahme, dass. Ja, dass das alles nur gleichzusetzen ist mit Fortschritt und vor allen Dingen auch politische Mitte, ne? Also da würde ich halt bei vielen Dingen, wie zum Beispiel eine sogenannte geschlechtergerechte Sprache, die ja da auch von einigen gepflegt wird, jetzt zwar von Herrn Kuhle nur in Ausnahmen, ich habe es auf jeden Fall hin und wieder mal gesehen in seinen Tweets, aber nicht oft. Und das würde ich mal ganz stark bezweifeln, dass die politische Mitte diese Analyse teilt, dass das eine wichtige Sache ist, die man unbedingt braucht. Ja, Ja. es ist auch schon wieder eine gewisse Weigerung, sich mit innerparteilich andersdenkenden Leuten auseinanderzusetzen, ehrlich auseinanderzusetzen, ohne was in die rein zu interpretieren. Also es gefällt sich ja niemand in der Rolle vom Zeitgeist Unterdrückten. Also wem gefällt das denn, wenn die eigene Meinung nicht akzeptiert wird? Aber das ist ja eine schlichte Tatsachenbeschreibung, dass liberale Ideen medial und in der Öffentlichkeit sehr begrenzt vorkommen. Das bedeutet ja nicht, dass einem die Rolle gefällt. Und dann die gesellschaftliche und politische Mitte ist ja nochmal was völlig anderes als das, was medial dargestellt wird. Ja, genau. Das sehe ich absolut auch so. Und ich erinnere mich da noch an, ich war mal, unsere längeren Zuschauer wissen das schon, ich war Ende 2019, war ich bei mir in Hannover bei einer Veranstaltung vom Deutschen Journalistenverband. Und das war die Diversitätstagung vom Deutschen Journalistenverband. Und da habe ich zum Beispiel auch einen Journalisten kennengelernt, der sich, als er erfahren hat, dass ich bei der FDP bin, als großer Freund von Ria Schröder und Konstantin Kuhle geoutet hat. Und das war halt jemand, der auch der Meinung war, dass viel zu wenig Frauen zum Beispiel von der FDP in der Bundestagsfraktion drin sind. Mein Einwand, dass es eigentlich eine Punktlandung ist von prozentual genauso viel wie in der Partei halt auch sind, wollte er natürlich nicht haben. Stattdessen fand er das dann gut, was die Grünen machen, ne, mit irgendwelchen Doppelspitzen und lauter so ein Zeug und dass man ja auch Parität braucht und solche Dinge. Außerdem hat er auf dieser Tagung auch die Grüne Parteistiftung, die Böll-Stiftung, hatte da einen Stand auf dieser Tagung. Und diese Initiative Genderleicht, was so eine journalistische Initiative für geschlechtergerechte Sprache, sogenannte geschlechtergerechte Sprache im Journalismus ist, hatte auch einen Stand auf dieser Tagung. Und ja, also diese Leute, die da der Meinung sind, und also auf dieser Tagung wurde nicht nur Quatsch geredet, ich kann das später nochmal in die Kommentare packen, wo ich das damals davon berichtet hatte. Dass ihr euch das nochmal anhören könnt. Hatte ich nämlich damals hier auf dem Kanal auch berichtet, ausgiebig, was da alles so war. Also, das war nicht nur Quatsch, aber man hat schon ziemlich stark gemerkt, was deutsche Journalisten so wichtig finden. Und ich würde mal sagen, dass das ziemlich weit entfernt ist von dem, was die meisten Menschen in dieser Gesellschaft für wichtig erachten. Und ja, deswegen könnte da eventuell ein leicht verzerrtes Bild entstehen bei Herrn Kuhle, wenn er mit solchen Menschen da sich unterhält. Wer sich heute politisch engagieren will, trifft auf eine Vielzahl lautstarker, freiheitsfeindlicher Angebote. Während der Corona-Krise überschlagen sich die Prognosen vom Ende der Globalisierung und des wirtschaftlichen Wachstums. Dabei ist es erst die Marktwirtschaft mit unternehmerischer Freiheit, Wettbewerb und Konkurrenz, die unserem Gemeinwesen die Antwort auf Corona ermöglicht. Ja, das ist unterschreibbar. Genau, Ich ja. glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden. Nee, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, das erwähnen wir hier auch häufiger in unseren Sonntagsstreams. Es ist häufig so ein Trick von so Leuten, wenn sie einem irgendwelche Quatschideen unterjubeln wollen, dass sie erstmal ein paar Sachen sagen, die objektiv einfach stimmen. Na, also zum Beispiel, man sagt so Sachen wie, Computerspiele sind total beliebt und die werden von allen möglichen Leuten gespielt und die schulen irgendwie Hand-Augen-Koordination und lauter solche Dinge. Und dann fängt man dann plötzlich an und sagt so, ja, aber es sind auch total gefährliche Stereotype drin und Frauenbilder und so weiter und so fort. Na, also man fängt halt erstmal an mit ein paar Sachen, wo halt niemand was gegen sagen würde und schummelt dann diese weiteren Ideen, die man hat, dann so darunter. Und ja, das. Das ist bei Politikern auch nicht überraschend, dass die das machen. Gut, ist also so ein langer Text ohne eine Bekenntnis zur Marktwirtschaft wäre ja auch relativ unmachbar gewesen. Ja, Also, dass die. außerdem kann man ja auch dann darauf zeigen, weil es angeblich nur Herrn Kuhle und Leute gibt, die sich von früh bis spät nur über die Wirtschaft Gedanken machen. Was anderes Ja, gibt's genau. da Also, nicht. man könnte halt an der Stelle auch mal fragen, warum in dem Text dann nicht genauer darauf eingegangen wird, warum Marktwirtschaft so gut ist. Oder warum Marktwirtschaft oder Wirtschaftspolitik nicht mehr ins Zentrum gerückt wird, anstatt, werden wir ja später noch lesen, Identitätspolitik oder so. Aber gut. Ja, das meiste macht es nach einem Lippenbekenntnis, ne? Man sagen kann, wir haben alle bedient. Dass wesentliche wirtschaftliche Mechanismen während der Krise verkannt werden, ist eine Bedrohung für die Freiheit. Ebenso verhält es sich mit radikalen Teilen der Klimabewegung, die in Anführungsstrichen das System und damit auch die parlamentarische Demokratie schlecht reden. Wenn ein Parlament oder eine Regierung nicht für die richtigen, nicht die für richtig gehaltenen Maßnahmen ergreife, dann müssten eben, so hört man es beispielsweise von Anführungsstrichen Ende Gelände, in unmaskierter Klarheit, in Anführungsstrichen, die Regeln des Systems gebrochen werden. Ja, das finde ich richtig, das sagen wir ja auch häufiger, diese Anspielungen von wegen, na, man müsse irgendwie das System überwinden oder so und auch ohne das genauer zu formulieren, was das überhaupt bedeuten soll. Und das Schlechtreden, und ich würde halt auch nicht, noch nicht mal nur sagen, parlamentarische Demokratie schlechtreden, das ist zwar in diesem Beispiel hier richtig, aber generell sehe ich eine ganz große Tendenz und halt auch in aus dieser Richtung von Herrn Kuhle und so, auch die ganze Gesellschaft pausenlos schlechter zu reden, auf jeden Fall, als sie ist, wenn man dann immer diesen Alltagsrassismus beklagt und diese ganzen Dinge. Und was da noch fehlt natürlich, da entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass diese radikalen Teile der Klimabewegung irgendwie ja fast singulär wären. Also Ende Gelände ja als ganz klares Linksaußenbeispiel. Aber was da fehlt, ist, dass sich natürlich die gesamte grüne Jugend und andere linke Jugendorganisationen mit denen solidarisieren, mit deren Mutterparteien man dann bisschen freundlich umgehen will als Sozialliberale. Also das fände ich, muss ja eigentlich auch erwähnt werden, wie weit verbreitet solche radikalen Ideen mittlerweile bei Linken sind. Ja, finde ich auch, ja. Ich meine, die grüne Jugend, da weise ich auch gerne häufiger darauf hin, haben sich ja schon öfter unironisch als linksextrem bezeichnet, ne? Also in Ja. irgendwelchen Postings und so mit Stolz. Und ja, also, und genauso wie ich auch vom letzten Jahr eigentlich das Schlimmste fand, diese Strategietagung von der Linkspartei. Wo sie da nicht nur vom Reiche erschießen, sondern auch von ja, Parlament ist eigentlich nur, wo die Journalisten so geil drauf sind, ne? Genau, nutzen wir aus für unsere Zwecke und so. Genau, Geld an die Bewegung bringen und solche Dinge. Ja, ich meine, klar, die Linkspartei ist jetzt nicht unbedingt, also da wird wahrscheinlich jetzt da niemand eine Koalition mit fordern. Aber so ganz generell, wenn es immer heißt, der Rechtsextremismus wäre irgendwie das einzige Problem, so wie ich das sehe, funktioniert halt beim Rechtsextremismus, egal wie groß man den jetzt einschätzt, auf jeden Fall das Immunsystem, ne, von der Ja. Gesellschaft auch. Und bei diesem Linksextremismus, da glaube ich, ist das ganz schön stark gestört. Also. Ja, also Rechtsextreme haben ja auch überhaupt keine politische Machtoption. Also sie können natürlich Gewalttaten, Straftaten und so begehen. Aber das komplette Bildungssystem ist darauf ausgelegt, die zu bekämpfen. Es ist überall in den Medien dauernd Thema, aber die andere Seite halt nicht. Ja. Ja, die andere Seite heißt dann häufig Demokratie. Demokratieförderung, Demokratie, Aktivisten. Aktivisten, genau. Diese Überhöhung der eigenen Position ist eine Bedrohung für die Freiheit. Der Schriftsteller Navid Kermani weist in der aktuellen Debatte über die Meinungsfreiheit zu Recht auf die fatalen Folgen hin, die es für die Diskursfähigkeit einer freien Gesellschaft hat, wenn politische Gegnerschaft in Sachfragen mit persönlicher Feindschaft verwechselt wird. Gut, da könnte man jetzt die eine oder andere innerparteiliche Geschichte, glaube ich, rausholen. Ja. Aber ist natürlich in dem Bezug richtig. Ja, stimmt, ne, aber ich meine, ja, also dieses Reden über Personen oder jetzt, Ja, das steckt halt in ja. jedem so ein bisschen drin. Also das kann man natürlich bei anderen immer gut bemängeln, aber wenn man es selber macht, schwierig. Diskursfähigkeit. Ja, aber ich meine, Also was ich halt auch sehe, was die Diskursfähigkeit ganz stark einschränkt, sind diese ganzen Dammbruchargumente. Zum Beispiel fallen mir da direkt ein, die auch von dieser Richtung gerne vertreten werden in Bezug auf die Meinungsfreiheit. Also ich kriege jedes Mal einen Hals, wenn ich irgendwie zum Beispiel hier von dem Herrn Strasser, heißt er, glaube ich, dem Ja, der Bundestagsabgeordnete, genau. Bundestagsabgeordneten, genau, dann so also Sachen höre wie, ja, die Worte führen zu Taten. Das ist ja auch so eine Floskel. Und genauso in dieser ganzen Gunnar-Kaiser-Debatte hatten wir ja diesen Fall mit dem Herrn Paquet und diesem Streitgespräch mit Gunnar Kaiser, wo ich absolut fassungslos war über diesen Spruch von wegen, ja, erzählen Sie das mal der Witwe von Walter Lübcke. Also Ja. irgendwelche Anschuldigungen nicht belegen, einfach nur aber stur beibehalten und dann irgendwas reden über irgendwelche Dritten, die dann angeblich irgendwie durch die Art und Weise, wie der Diskurs geführt wird, gestärkt werden und das dann abschließen mit, ja, erzählen Sie das mal der Witwe von Walter Lübcke. Also fand ich richtig heftig. Und also wenn wir so ein Dammbruchargument immer für alles davor hängen, das ist meistens noch auf jeden Fall die größte Gefahr für die Diskursfähigkeit, die ich sehe. Na, mal ganz Ja, das abgesehen von stimmt. diesen ganzen Dingen, die wir ja schon länger haben, diese ganzen Feinheiten wie, wie viel Migration kann man falsch finden, ne? Solche Fragen, wo ja auch schon ganz stark, also jede Position, die man da hat, die abweicht von, also alles unterhalb von, wir finden alles großartig, Ist ist dann quasi tatsächlich schon mindestens. Menschenfeindlichkeit. Ne? Es Ja. ist quasi schon, man sucht schon mal, man schaut schon mal, wo das Lager hingebaut werden könnte. Ne? Also man kundschaftet schon mal ein paar Ortschaften aus. So Ja. wird das teilweise ja dargestellt. Und also, ja, ich weiß nicht, was der Schriftsteller Navid Kermani sonst so schreibt. Vom Namen her würde ich mal sagen, das ist wahrscheinlich ein Perser. Und Ja. Also ich habe seinen Namen schon mal gehört, aber nicht in einem negativen Kontext. Ja, sie hätten es vielleicht ein bisschen deutlicher schreiben können. Mit der Diskursunfähigkeit vieler, ja gerade Linker in Richtung bürgerlich. Gut, das mit Sachfragen und persönlicher Feindschaft, das ist, glaube ich, lagerübergreifend ein Ding. Ja. Aber so strukturell ist das, glaube ich, schon von den diskursbestimmenden Linken eine Spezialität, ganz schnell Leute aus dem Diskurs werfen zu wollen. Ja, genau. Und das ist halt auch einer von diesen Punkten, wo ich auf jeden Fall einen Fokus drauf legen würde, wenn ich mir jetzt alleine als FDP-Mitglied aussuchen könnte, was man jetzt in diesem Wahljahr irgendwie an Dingen bespielt. Und wir haben ja diese ganzen Umfragen, ne, was die Mitte der Gesellschaft und die jungen Leute und so mit dieser Shell-Studie, dass sie halt der Meinung sind, dass man immer weniger, ja, Diskurs halt eben führen kann, wegen diesen ganzen Dammbruchargumenten und diesen ganzen Überzeichnungen von allem, dass man alles immer sofort auf die größte mögliche Ebene hebt und überall den Gau des Diskurses irgendwie erwartet, ne? Also die absolute Kernschmelze von allem. Ja, das wäre für mich eigentlich, wo ich sage, und vor allen Dingen auch, ne, sozialliberal, halt auf die Gesellschaft bezogen und Freiheit, ist das, wo wir die größte Baustelle eigentlich im Moment haben. Aber das scheinen die sogenannten Sozialliberalen irgendwie nicht so zu sehen. Ja, das macht ja eigentlich nur Kubicki als wichtiger Ja, FDP-Mann. genau. Der macht das ja auch ganz gut, auch mit seinem Buch. Das hatten wir ja auch schon mal empfohlen. Kann ich auch gerne nochmal wiederholen. Ne? Meinungsunfreiheit, das neue Buch von ihm. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, Ich muss es aber noch lesen, aber es ist auf der Leseliste. ja. Hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Ist zwar nicht viel drin, was die Leute, die uns hier regelmäßig zuschauen, noch nicht wussten, aber weil wir das ja auch ganz stark beobachten, diese ganzen Dinge da mit der Meinungsfreiheit. Ja. Okay, das ist genauso gefährlich wie eine falsch verstandene Identitätspolitik, bei der gruppenbezogene Merkmale zum einzigen politischen Argument werden und das Ziel aus den Augen verloren wird, eine Gesellschaft zu schaffen, in der allein die gleiche Würde des Individuums zählt. Liberalismus muss sich all diesen Entwicklungen entgegenstellen. Ich möchte auf diese Sätze später im Text zurückkommen. Ja, genau, weil das ist ja im Prinzip halt eben richtig, ne? Also, Ja. und das wird auch selten formuliert. Insofern, als ich das gelesen hatte, war ich, glaube ich, auch ganz froh. Dachte schon so, okay, ja. Und Und dann wird weitergelesen. dann weitergelesen, ja. Ja, okay, Klimabewegung. Es ist aber ein gefährlicher Trugschluss, wenn Liberale den Eindruck erwecken, schon die Auseinandersetzung zu bestimmten Themen sei, in Anführungsstrichen, Anlehnung an den Zeitgeist. So freiheitsfeindlich manche Schlussfolgerung von Teilen der Klimabewegung sein mag, ihr Grundanliegen ist es nicht, denn das Pariser Übereinkommen ist für die Menschheit überlebenswichtig. Eine ökologische Marktwirtschaft und die Dekarbonisierung unserer Lebensbereiche sind naturwissenschaftliche Notwendigkeiten. Das ist ein Durcheinander. Also erstmal würde ich sagen, dass kein Liberaler sich mit bestimmten Themen nicht auseinandersetzen will. Ja. Würde ich auch sagen. Und Ja. gerade halt eben dieses Ding, das ist ja auch so ein Ding, ja, auch wieder so ein Fall, ne, wo alles von abhängt. Also wenn diese ganzen Dinge richtig sind, dann geht es ums ans Eingemachte und die Leute, die, also was ich halt wahrnehme, ist, dass auf jeden Fall in diesem Bereich, wenn man halt sowas konstruiert oder sieht, dass es da irgendwie um Leben und Tod geht, dann neigen die Leute, die da zustimmen, dann natürlich dazu, auch so die reine Lehre haben zu wollen, ne? Also dass du dann auch keine Kompromisse haben willst und deswegen finde ich es halt an der Stelle auch schwierig. Also das ist eigentlich das größte Problem, was ich dabei sehe, jetzt von liberaler Seite dieses Thema zu beackern. Ja, dass man es da sehr viel mit Leuten halt zu tun hat, die das sowieso nicht hören wollen, dass irgendwas vielleicht keine gute Idee ist oder dass es irgendwo noch andere Dinge gibt, die auch wichtig sind. Zum Beispiel, dass die Ja. Leute weiterhin arbeiten können, ne? Irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und das ist vielleicht auch gerade für die Klimajugend, die das noch nie selber machen musste für sich, auch schwierig nachzuvollziehen, diese Dinge. Und ja, also ich kann nur noch mal sagen, ich war ja auch mal bei so einer Fridays for Future Demo, habe mir das mal angeguckt, Ach, so eine echt? Großdemonstration, ja, und das fand ich schon teilweise erschreckend und auch in der Berichterstattung darüber habe ich nichts Vergleichbares gehört. Also an einer Stelle hatte ich das echt erlebt, wie so ein paar 12-, 13-Jährige oder so da irgendwie von erwachsenen Personen irgendwelche Parolen wiederholt haben, die da wohl auch irgendwie für die verantwortlich war. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was Inhalt dieser Parolen war, aber das Wort, über das ich auf jeden Fall gestolpert bin, war das Wort Bonzen. Und wenn du einmal so 12-Jährige mit ihren hohen Stimmchen das Wort Bonzen ausgesprochen gehört hast, also mir ist da schon ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Und ich finde, ich sehe es sehr kritisch, diese ganze Geschichte. Und mal ganz abgesehen von diesem ganzen, wir brauchen nicht mehr die Schule, wir wissen schon alles. Und na, wir wissen ja schon, dass der Planet stirbt und das ist ja jetzt wichtiger als alles andere. Diese ganzen Ja, Sachen. also ich würde es auch auf keinen Fall als Nummer 1 Priorität listen. Es gab ja auch mal ein Projekt von, ich glaube, das waren 80 Ökonomen und ein paar Nobelpreisträger dabei, die halt so ausgerechnet haben nach einem Kosten-Nutzen-Ansatz, wenn man 100 Milliarden hätte, was könnte man damit am besten tun, um die Welt zu retten, so in der Richtung. Und da ist Klimawandel halt auch eher unten auf der Liste, weil es Themen gibt. Hunger, Armut, Medizin, die viel wichtiger sind und die viel mehr Menschen bedrohen. Also dieses Untergangsmäßige hilft, glaube ich, keinem, außer Linksradikalen, die auf Basis dessen die Gesellschaft umbauen wollen. Aber wenn da ernsthaft steht, das Pariser Übereinkommen ist für die Menschheit überlebenswichtig, Dann unterstelle ich Johannes Vogel und Konstantin Kuhle, dass die dieses Abkommen nicht gelesen haben. Weil da steht ja fast nichts von Relevanz drin. Da muss ja jedes Land so einen Beitrag hinschicken. Und die meisten haben überhaupt keine drastischen Verpflichtungen gemacht. Also China hat sich zum Beispiel committed, ab 2030 seine Emissionen nicht mehr zu steigern. Also bis 2030 sie zu steigern. Indien so ähnlich. Und wenn da 2 Milliarden Länder schon nicht mitmachen, ich glaube, da gibt es ja auch von Lomborg so Berechnungen, was das Abkommen bringt, wenn man das Gradziel einhalten will und dann ist man bei 0,08 Grad Celsius oder so Unterschied, wenn das erfüllt wird. Also sich da am Pariser Klimaabkommen aufzuhängen, weiß ich nicht. Sehe ich nicht so. Man hätte vielleicht lieber mal sich auf den IPCC beziehen können, der Kernenergie fordert. Aber da fehlt wahrscheinlich so ein bisschen der Mut für. Ja, scheinbar, ne? Vielleicht ist es noch nicht Zeitgeist genug. Ja. Ja, wem das schon zu viel in Anführungsstrichen Zeitgeist ist, den bieten wir noch einen anderen Begriff an. Realität. Die Anerkennung der Wirklichkeit fördert noch mehr Erkenntnisse zutage. Deutschland ist auch auf mehr gesteuerte Einwanderung angewiesen und wird in 20 Jahren eine noch vielfältige Bevölkerung haben als heute. Naja, also das ist, da müsste man vielleicht mal genau sagen, was man da haben möchte, ne? Also ich meine, das ist ja relativ Ja. allgemein gefasst. Unter welchen Kriterien möchte man denn das machen und so, ne? Wen will man denn da einwandern haben? Das Einkommenskonzept der FDP halte ich für gut. Aber wenn man so einen Text schreibt, für eine Webseite, die glaube ich 3, 4 Millionen tägliche Nutzer hat oder so, dann sollte man das vielleicht ein bisschen genauer erklären, als da Gesteuerte vorzusetzen, wo keiner was mit anfangen kann. Also ich glaube, selbst Linke würden nicht von sich behaupten, für ungesteuerte Einwanderung zu sein. Na, ich weiß nicht. Okay, also Ein paar Sozialdemokraten und schon, so. ja. Ja. Ja. Und vielfältig, ne? Das, ja, ist halt auch so die Frage. Also, ich meine, Freizügigkeit in der EU haben wir ja zum Beispiel, ne? Das fällt mir so ja auch mal ein. Und es gibt ja auch diese Blue Card, ne, für jetzt Nicht-EU Ausländer Arbeitsgenehmigung. Gibt es ja auch schon, ne? Also. Ja, und auch da wieder, also im Satz Homosexuelle sind gesellschaftlich Realität und rechtliche Selbstverständlichkeit und darüber recht undifferenziert mehr Einwanderung zu fordern und auch die homophoben Probleme, die damit einhergehen, nicht anzusprechen. Das hätte man ja auch mal machen Ja. können an der Stelle. Ja, zum Beispiel Dass ich. sich, da, warum schafft man denn an der Stelle nicht, dass sich Einwanderer selbstverständlich an Toleranz, an Rechte und Gesetze hier halten müssen und so? Ja. Und schreibt das so, als gäbe es überhaupt keine Konflikte in der Gesellschaft wegen Einwanderung. Also man kann ja auch als Liberaler für Einwanderung sein, aber die Probleme anerkennen. Ja, genau, das ist halt eben auch das, was ich meine mit diesem, also mit meinem verstotterten Vielfalt und so weiter und so fort, ne, wo ich dann meinte, so, naja, in Europa gibt es ja Freizügigkeit, also ich sehe da halt weniger ein Problem dabei, wenn jetzt jemand aus Frankreich oder aus Spanien oder aus England, ja gut, schlechtes Beispiel, aber, oder Polen oder so, ne, also jetzt nach Deutschland kommt als, ja, aus irgendwelchen Ländern, die halt mit vielen Dingen ein Problem haben, die wir hier machen. Und Homosexualität ist ja nur ein Beispiel von vielen. Auch die ganze Demokratie, Gleichstellung von Frauen und dieses ganze Zeug. Und ja, ich lese auch noch meinen Absatz vor, dass es Millionen deutscher Muslime gibt, ist keine linksgrüne Fantasie, sondern die schiere Wirklichkeit in einem Land mit Religionsfreiheit als Verfassungsgut. Das, ja, ich weiß nicht, ob man, also was man mit diesem Satz ausdrücken will. Ich auch nicht. Weil, ja, das ist so, aber Aber das löst ja die Probleme nicht. Und also was ich halt auch, hatte ich damals auch hier vorgestellt, der Herr Kuhle hatte vor ein paar Wochen zusammen mit dem Herrn Brandenburg, heißt er, glaube ich, von der Bundestagsfraktion, beim Spiegel so einen Gastbeitrag geschrieben, wo es explizit um Homosexualität ging, im Islam. Und da wurde unter anderem behauptet, dass da oft, also Zitat oft, der Kolonialismus dran schuld sein soll, an der Homophobie im Islam. Wo ich mir dann denke, also entweder der ist da dran schuld oder der ist da nicht dran schuld, aber der kann ja nicht oft dran schuld sein. Und aus meiner Sicht ist er da nicht dran schuld. Weil ich meine, wenn man sich in diese heiligen Bücher, die wir da haben, so anguckt, die ja alle aufeinander aufbauen, beziehungsweise Plagiate voneinander sind, da wird da halt eben zumindest an manchen Stellen kein, ja, nicht gut drüber geredet, explizit über Homosexualität bei Männern natürlich, von Frauen, da geht es da nicht drum. Und das hat man früher ernster genommen als heute, zumindest im christlichen Bereich. Aber im muslimischen Bereich sind wir da meistens noch weit von entfernt und das liegt nicht am bösen Kolonialismus. Also mit Sicherheit nicht. Da kann ich nur zustimmen. Außerdem wurde auch in diesem Artikel behauptet, und das riecht mich auch immer, weil das höre ich so oft von FDP, von verschiedenen FDP, die Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin hatte da auch mal so einen Tweet, wo ich mich den angelegt hatte, nämlich mit diesem Paragraphen, den es mal gegeben hat, der Homosexualität unter Männern, ausschließlich unter Männern, ja, mal unter Strafe gestellt hatte. Und es wird immer gerne behauptet, das wäre so gewesen bis in die 90er Jahre, weil dieser Paragraph in den 90er Jahren abgeschafft wurde. Aber dieser Paragraph wurde in den 60er Jahren schon geändert, insoweit halt abgeändert, dass es nicht mehr von Hause aus unter Strafe stand, sondern nur noch, wenn einer von den beiden minderjährig ist, und auch dann nur, wenn diese minderjährige Person auch ein Interesse an dieser Strafverfolgung hat. Also nicht mehr quasi von Hause aus, von Amts wegen oder wie sich das nennt, wurde das nicht mehr verfolgt. Und dann einfach immer noch zu behaupten, dass es illegal gewesen wäre, ist halt nicht richtig. Und das war in diesem Artikel von Herrn Kuhle, war das auch die Behauptung, und damals vom Abgeordnetenhaus war es halt eben auch die Behauptung. Und das finde ich halt, ja, sehr unfein. Und das ist halt auch wieder einer dieser Punkte, wo man halt unsere Gesellschaft dann wieder schlechter redet, als sie halt im Endeffekt ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das war ja auch vor allen Dingen noch in diesem Kontext so nach dem Motto, ja, wir müssen uns ja mal in unsere eigene Nase fassen, weil wir ja auch so schlimm sind. Und das ist halt leider, nee, überhaupt gar Oder kein eure Vergleich. Heimat ist unser Albtraum. Ja. Genau, ja. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Länder auf der Welt, die toleranter sind als Deutschland. Das denke ich auch, ja. Gut, Toleranz gegenüber Libertären kann noch zunehmen, finde ich. Aber wir sind schon ganz gut Ja. aufgestellt. Aber ich muss ja erstmal von den Libertären wissen, wo sie wirklich herkommen. Sonst. Das ist ja auch immer so ein Spruch, wo die meinen, der wäre rassistisch. Wo kommst du wirklich her? Ja, zugleich sind an den Schaltstellen von Politik und Wirtschaft Frauen im Verhältnis zur Bevölkerung immer noch dramatisch unterrepräsentiert. Erfahrungen von Diskriminierung oder Rassismus sind für viel zu viele Menschen in Deutschland real und, Achtung, ihrerseits höchstens freiheitsfeindlich. Wollen wir Ja. noch mal nach oben scrollen mit den Individuen oder? Habe ich da was überlesen? Nee, die haben ja vorher geschrieben, Ach so, ah ja. wir wollen keine Politik, die über kollektive Merkmale über das Individuum urteilen. Ja, genau, aber das sind halt diese Sachen, die sie einfach annehmen, ne? Also, und das ist halt wieder ein Punkt, wo ich an allen Stellen was dran auszusetzen habe. Also, Frauen in der Gesellschaft können sich selber aussuchen, was sie mit ihrem Leben anstellen. Und das, Oh. was wir jetzt haben, sind die Ergebnisse von diesen Dingen, die Leute sich aussuchen. Und das war ja auch heute, ich weiß nicht, ob du dir die Rede von Herrn Lindner beim Dreikönigstreffen Mhm, angeschaut hast. ja. Mit einem halben Ohr, aber habe ich mal gehört. Ja, da hat er nämlich auch gemeint, dass Frauen mehr in technische Berufe sollen und solche Dinge. Und das ist so ein Ding, es wird immer so getan, als wäre das noch nie versucht worden, ne? Also diese ganze Geschichte, das fahren wir schon spätestens seit den 90er Jahren. Ja. Und da gibt es ja auch diese ganzen Beispiele. Also es ist eigentlich so, dass in den Ländern, wo die halt wirtschaftlich gut dastehen, wo die Frauen halt die Möglichkeit haben, sich auszuleben, so wie sie möchten, da haben wir halt diese Ergebnisse, die wir in Deutschland auch haben. Und das sieht man auch zum Beispiel innerhalb von Deutschlands mit dem Ost-West-Gefälle, ne? Also in dieser Pay Gap, der Gender Pay Gap, der berühmte, der ist in den westlichen Bundesländern höher als im Osten. Im Osten ist er teilweise sogar nicht existent bis in die andere Richtung. Also, und das korreliert halt ganz stark mit den wirtschaftlichen Realitäten von diesen Gebieten, wo die Leute leben. Und da merkt man halt immer wieder und wieder, dass halt da, wo es den Leuten schlechter geht, da wählen die Frauen dann auch diese Berufe nach, was man da so verdienen kann und so aus, ne? Und wenn sie da mehr und steigen halt auch seltener aus, ne? Bleiben dann länger drin auch und arbeiten mehr. Aber wenn die halt die Möglichkeit haben, dann machen sie das nicht. Und das, was wir haben, sind die Ergebnisse davon. Das sind einfach die Ja. Ergebnisse davon. Ich finde es auch langsam ermüdend. Also, ich erwarte von Linken ja gar nicht mehr, dass sie das verstehen, Ja. den Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung, dass es individuell leicht unterschiedliche Interessen gibt zwischen Männern und Frauen, die dann im Gesamtbild größere Unterschiede machen können. Aber von Liberalen will ich das eigentlich schon erwarten können, dass man nicht austickt, wenn 80% der Erzieher weiblich sind und 80% FDP-Mitglieder männlich oder so. Genau. Und auch immer dieses, wir haben ja einen absolut einseitigen Blick auf Berufe und gucken uns Berufe immer nur unter dem Aspekt vom Ja. Einkommen an. Aber Einkommen ist ja nur ein Teil von ganz vielen, was einen Beruf ausmacht. Man hat Sicherheit von dem Beruf, wie viel Freizeit habe ich bei dem Beruf, habe ich Schichtdienst, habe ich keinen Schichtdienst, kann ich leicht in Teilzeit gehen, wenn ich Kinder bekomme vielleicht. Das sind ja ganz viele Faktoren und jemand, der 40.000 im Jahr verdient, kann viel glücklicher sein als jemand, der 200.000 verdient und dafür doppelt so lange arbeitet oder so. Ja, Also, definitiv. ich verstehe das Problem überhaupt nicht. Ja, absolut, ne? Das ist wirklich meistens nach so ein Fehlschluss, dass man meint, ja, im Endeffekt sind die Leute alle überhaupt nicht verschieden und das ist alles von außen, ne, durch irgendwelche Machtverhältnisse und so. Das ist ja diese linke Sichtweise. Ne, das ist alles Unterdrückung und wenn man einfach den Leuten, weil die framen das ja quasi auch so. Als jetzt ist halt der aktuelle Zustand ist nicht frei. So framen sie es ja hier, auch wenn sie sagen, das wäre freiheitsfeindlich, Ja. ne? Der jetzige Zustand ist halt nicht frei und das ist nicht hinnehmbar und wir müssen es beheben. Aber ja, aus meiner Sicht gibt es da nichts zu beheben. Jeder, der das möchte, als Frau, kann in eine Partei gehen und ich habe auch selber schon. Ich habe, glaube ich, mehr Frauen angesprochen, ob sie sich da nicht mal engagieren wollen als Männer. Also ich glaube sogar viel mehr. Aber in den meisten Fällen ist das halt, ja, man möchte halt sein Leben mit anderen Dingen lieber verbringen. Und Also ich würde eigentlich sagen, Frauen sind privilegiert, dass sie weniger in Parteien sind, aber ja, auch wahr, ja. Und ich habe auch noch nie Leute verstanden, die das so als Hobby oder sowas betrachten oder als total interessant oder so. Aus meiner Sicht war das eigentlich immer so ein, ich bin eigentlich in eine Partei gegangen, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt da was, ne, was andere Leute, die da schon Ja. Politik machen, nicht mitbringen. Und das war für mich halt eigentlich eher so ein Akt der Selbstbehauptung, sage ich jetzt mal, als jetzt irgendwie, dass ich mir, oh, das ist total, total spaßig oder so. Ich gebe mir irgendwelche Beefs. Ja. Ja, und auch dieses Ding mit, der Lindner hat ja vorhin auch dieses Beispiel gebracht mit der Wohnungssuche und so, wo ich Ja. bis heute immer mal wieder darum gebeten habe, mir zu sagen, wo, auf welchen harten Fakten jetzt diese Annahme basiert, dass Leute mit einem ausländischen Namen bei dieser Wohnungssuche jetzt wirklich benachteiligt sind. Weil, also Ja. ich zweifle das ganz stark an. Sagen wir es mal so. Ich Also glaube, ich das glaube, ist so, eine selbst wenn wir selektive untersch Wahrnehmung ja. aus irgendwelchen Ballungsgebieten, wo alle Leute Probleme haben. Und dann Selbst wenn gibt wir unterstellen, dass es so ist, es gibt da ja überhaupt keine politische Lösung für. Man kann das ja nicht ja. regulieren. Also wie will man das machen? Ja, Ein das auch, Vermieter kann ja. sich immer irgendwas ausdenken, warum er den einen nimmt und den anderen nicht. Ja, positive Diskriminierung dann vielleicht, ne? Ja, je, Keine Ahnung, die. ein Grundrecht, die Wohnung zu bekommen, die man haben will. Ja, oder die öffentliche Hand muss dann die Häuser bauen. Für Und die Häuser für Einwanderer da dürfen schön dann segregiert. auch Leute mit ausländischen Namen Ja. einziehen. Das fände ich übrigens gut, weil ich habe nämlich auch einen ausländischen Namen. Genau, was ist denn noch ausländisch, ne? Kriegt ein Bayer in NRW dann auch Sonderbehandlung, weil er, obwohl ich habe ja gelernt, Sonderbehandlung ist ein schwieriges Wort auf Twitter. Ja, Das das ist darf man ein. nicht mehr sagen. Ja, sag einfach Privilegien, das ist ja auch ein Wort, das Privilegien, man ja. mag. Ja, aber diese Sachen, die werden halt ganz häufig dann einfach umgeframed, ne, in, das ist doch einfach nur, um Gerechtigkeit herzustellen, machen wir jetzt mal hier eben kurz diese Ungerechtigkeit, ne, und das sehen wir ja an so vielen Fronten und das finde ich halt auch ganz, ganz schlimm, wenn sowas dann auch aus dem liberalen Lager kommt. Da erwarte ich halt eigentlich ne Prinzipien. Das ist immer so dieses Ding mit diesem, wenn sie sich hier darüber beschweren, dass sie als linksgrün wahrgenommen werden oder solche Sachen. Wenn mir die Leute sagen, Sozialliberalen so, ich habe ja mit diesem Begriff eigentlich keine großen Probleme. Ich sehe mich ja selber auch als Sozialliberal, aber halt eben. Das sehe ich aber eher als Troll. Meinst du? Naja, also weil ich sag mir halt, ich habe halt liberale Prinzipien. Ich will halt, dass solche Sachen dann freiheitlich gehandelt werden. Und ich sag dann auch bei solchen Unterschieden halt, da müssen wir mit diesen Unterschieden halt klarkommen. Ich will, dass die Gesellschaft frei bleibt und die Leute sich selber entscheiden können. Und wenn es diese Unterschiede gibt, dann müssen wir die halt hinnehmen. Das ist mein Verständnis von der liberalen Gesellschaftspolitik. Und ja, aus irgendwelchen Gründen. Also, ne, ich würde da halt eben sagen, ich habe da ein liberales Prinzip, das möchte ich gerne durchsetzen. So nach dieser Warte sehe ich das dann. Und wenn dann andere Leute hier ankommen und sagen, nee, wir nehmen das aber nicht hin, wir müssen da jetzt handeln. Also einer der schlimmsten Sachen dazu von Seiten der FDP fand ich war so ein Phoenix-Interview mit der Frau Bauer von der Bundestagsfraktion. Wo sie da halt mit einem von der SPD stand und da wurde sie von dem Moderator von Phoenix auch drauf angesprochen, auf Frauenanteil und diese Dinge halt, FDP, bla bla, Männerpartei und solche Sachen. Und da ist sie da, dann wollte sie da unbedingt den Leuten erklären, was wir jetzt alles machen, ne, wo wir jetzt irgendwie tun und was sich alles ändern muss und so. Und bei solchen Sachen sage ich halt, nee, das ist nicht deine Aufgabe. Ne? Also ich erwarte von einem Liberalen mit liberalen Prinzipien, erwarte ich, dass wir dann sagen, nee, da müssen wir jetzt einfach mit leben. Dass, wenn mir jetzt keine Ehe sagen kann, dass das wirklich unbedingt sein muss, dann muss das nicht sein. Ne? Wir müssen jetzt hier nicht die Gesellschaft umgestalten, weil wir irgendwie der Meinung sind, dass unsere unoffizielle hier Geschlechtsteilzählung irgendwie die falschen Werte irgendwie rausgebracht hat oder so. Also, und da sehe ich dieses linke Denken von Unterdrückung, alles ist Unterdrückung, ne? Und die ganze Freiheit ist eigentlich nur dafür da, das ist quasi die Freiheit der Starken so gegen die Schwachen oder so. Ne? Das ist ja so die Einsicht eigentlich von den Linken. Ich erinnere mich dann noch an diesen einen Tweet von einem Vorstandsmitglied, Bundesvorstandsmitglied von den Linken, der geschrieben hat, ja, liberal ist im Zweifel immer die Freiheit, sich für den Faschismus zu entscheiden. Ne? Das ist so diese Ansicht, die da haben, wenn sie das Wort Freiheit und liberal hören. Ne? Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass ich früher, bevor ich in der FDP war, auch diesen Eindruck eigentlich hatte, FDP ist vor allen Dingen, wir wollen überall rauchen dürfen, so, ne? Wir wollen Ja. überall, in jedem Schuppen irgendwie müssen wir alle zupaffen und die, denen es nicht gefällt, ja, die können ja zu Hause bleiben oder solche Sprüche, ne, die ich immer gehasst habe. Das war für mich früher so, bevor ich mich näher damit beschäftigt habe, war das so mein Bild, wenn ich an deutschen Liberalismus gedacht habe. Und ja, also, ne, also freiheitliches Prinzip will ich haben. Und da ist mir dieses ganze Gefase hier von wegen Zeitgeist, bla bla bla, oder ihr fragt euch, warum werden wir als linksgrün wahrgenommen? Ja, aus meiner Sicht, weil ihr diese Prinzipien übernommen habt und weil ihr diese Sichtweisen übernommen habt, dass man unbedingt, dass diese Dinge, diese Unterschiede, die wir da haben, die sich aus den freien Entscheidungen der Leute ergeben und teilweise halt eben auch aus Notwendigkeiten und den, ja, wie die Leute halt gestrickt sind, so Biologismus oder so, ne, dass eine Mutter dann vielleicht auch mit ihren Kindern in den ersten Jahren dann auch ja, richtig Zeit verbringen will und die Das ist ja selber, sexistisch, dass du das sagst. ja, das ist total sexistisch und das nicht quasi dann gleichberechtigt irgendwie, dass man das dann einfach so aufteilen kann oder so, oder dass das ein erreichbares Ziel wäre in sämtlichen Beziehungen irgendwie, dass man da 50-50 hat oder so. Also halte ich für vollkommen utopisch. Einfach weil die Frauen das auch nicht wollen, ne? Also, und die entscheiden das im Endeffekt, ne? Es wird immer so getan, als würden die Männer das entscheiden, so, jo, ich gehe weiter arbeiten, hier habe ich die dicke Knete einstreiche und so. Ne, als ob das nicht einfach eine Notwendigkeit auch wäre und eine Arbeitsteilung halt auch, Die ne? Männer fahren alle mit Freude jeden Morgen zur Arbeit, Ja, freuen sich, dass sie genau. so privilegiert sind. Ja, hurra, genau, hurra, ich kann für Endlich andere. vom Kind weg. Genau. Genau, ich muss Ja, aber raus in die. die Kälte und so und Ja. meistens dann halt auch für andere Leute da mit schaffen und so, ne? Also auch außerhalb der eigenen Familie halt auch, ne? Das fand ich damals, wir hatten ja auch mal so ein Video geguckt von dieser Margarete Stokowski da von der Republika und die fing dann da an mit marxistischem Konzept von entfremdeter Arbeit, ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Ding, was die da haben, dass quasi diese Lohnarbeit ja so entfremdet ist, weil man ja nicht mehr dran ist an den Sachen selber, ne, und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sehen sie das dann aber nicht ein, was diese Mutterschaft ist ja im Endeffekt die am wenigsten entfremdete Arbeit, die man sich vorstellen kann, ne? Also mit dem eigenen Gehen quasi, ne, und nur für die eigene, ja, für die eigene Sippe so halt sich drum kümmern. Und die Männer müssen dann halt immer da in der Gesellschaft dann wieder rumwurschteln mit den ganzen Fremden, ne? Also kann man das halt auch sehen, aber das ist irgendwie so ein Aspekt, der den Leuten nie auffällt. Das ist ja auch für Leute, die nicht in der politischen Blase sind, die im normalen Leben stehen, das ist ja eine komplett logische Position. Das kann ja jeder normale Familienvater, jede Mutter nachvollziehen, diese Position. Und sogar ja die jungen Leute, die nicht in der politischen Blase sind. Also, wenn man sich Umfragen anguckt, ist meine Generation ja so wertkonservativ wie nie, alle auf Familie aus, am besten eine Person an Teilzeit. Wenn man das einfach mal sagen würde als Politiker, eben ins Zentrum der Auseinandersetzung gehen würde mit diesen Leuten, die das Gegenteil behaupten, ich glaube, dann könnte man gut Sympathiepunkte sammeln, aber Ja, da Stichwort fehlt's. politische Mitte, ne? Und Ja. auch da wieder, es möchte ja auch niemand auf die andere Seite jetzt in das andere Extrem umschwenken, ne? Also es sagt ja jetzt niemand, dass man jetzt die Frauen dazu verpflichten soll, da jetzt Karriere zu machen, statt sich um die Kinder zu kümmern oder so, ne? Also das, und das braucht man auch gar nicht, um diese Unterschiede halt eben zu haben. Die sind aus meiner Sicht halt vollkommen logische Ergebnisse der ja, Sachzwänge und biologischen Ausrichtungen der Leute. Ne? Also in diesem Fall dann halt tatsächlich. Und auch was so dieses Ganze mit den MINT-Fächern und so angeht. Ne? Also ich arbeite ja auch in der IT-Branche und ich habe auch Kolleginnen, wenige halt. Ne? Und unter diesen Kolleginnen würde ich sagen, ist der Anteil von Leuten auf dem autistischen Spektrum, glaube ich, deutlich höher als in der allgemeinen Gesellschaft, ne? Also das wird auch immer komplett ausgeblendet, dass diese, selbst von diesen Ausnahmen, die es da gibt, die Leute halt auch wirklich so ein bisschen anders verdrahtet sind, ne? Und klar, das gibt es bei Männern auch, da gibt es auch natürlich unterschiedliche Vorlieben und so, und viel Varianz. Aber es sagt ja auch keiner, dass man jetzt die Leute darauf beschränken muss. Das ist ja eine komplett falsche, also es gibt diesen Widerstreit ja überhaupt gar nicht, ne? Also es gibt ja nicht auf der einen Seite die Leute, die sagen, wir müssen das Problem jetzt beheben, und auf der anderen Seite, die sagen, nee, wir müssen jetzt irgendwelche Sachen hier zementieren und da gar keine freie Entscheidung treffen. Aber ja, hier die sogenannten Sozialliberalen sind halt der Meinung, dass das jetzt irgendwie nicht hinnehmbarer Zustand ist, der irgendwie gemacht ist, ne? Und da sind die halt, ja, das ist eine linke Leseart, und ich bin ja auch verzweifelt dieses Jahr oder letztes Jahr am letzten Sitzungstag, wo sie diese Gender-Debatte da hatten im Bundestag, weil auch da wieder, ne, also dieses ganze Gender Studies und was da so für ein Quatsch geredet wird und so, das ist ja auch eines unserer Hauptthemen. Und das war, also man konnte die Redebeiträge der ganzen Fraktion halt, mit Ausnahme der AfD, die diesen Antrag halt gestellt hat, konnte man praktisch nicht unterscheiden, ne? Also es war alles dasselbe. Und diese ganzen seltsamen Grundannahmen, die es da gibt in diesem Themenfeld, die hat man komplett gefressen. Und dass das so eine ganz starke aktivistische Komponente hat, und auch Leute halt dazu anleitet, aktiv zu werden, ne, quasi gegen die Gesellschaft und gegen die, gegen die Ergebnisse, die wir halt haben, wenn sich die Leute frei entscheiden, und da dann irgendwelche Unterdrückungen rein projiziert. Das wurde mit keiner Silbe, wurde das angesprochen. Und aus meiner Sicht ist es halt auch ein Riesenversäumnis. Ich bin eigentlich der Meinung, vielleicht ist es halt auch der AfD geschuldet, dass man natürlich jetzt nicht hinstellen kann und so ähnlich klingen darf wie die oder so. Ich weiß es nicht. Aber das darf man wirklich, also wenn hier jetzt das Plädoyer hier von der Kuhle kommt, dass man sich nicht als Linksgrün, dass man nicht zu Linksgrün wirken darf, dann muss ich wirklich sagen, in diesem Bereich, wenn man wirklich für die Freiheit ist, dann darf man da keine Angst haben, dass es dann da irgendwie heißt, man wäre zur AfD oder so. Ja, Weil, tut mir leid, damit gibt man halt einen kompletten Bereich verloren, der aus meiner Sicht halt wirklich ganz stark autoritäre Züge trägt, einen ganz starken Aktivismus hat. Und ich glaube wirklich, dass ein Juli-Mitglied aus Brandenburg oder so, der seine sämtlichen Tweets da irgendwie mit Sternchen und was weiß ich nicht was versieht, mehr Wähler verschreckt als irgendwie ein Kemmerich oder so. Aber die da kommen kann da nicht man. und beschweren sich groß, und wenn sie sich beschweren, dann werden sie wahrscheinlich abgetan als, naja, das ist eh ein Nazi oder so, ne, oder was weiß ich nicht was. Und das mit diesem Genderstern muss ich auch nochmal sagen. Also aus meiner Sicht ist das war ja eine Evolution von diesem Unterstrich auf einen Stern, und jetzt machen wir einen Doppelpunkt. Und dieses ganze sogenannte Gendergerechtigkeit ist halt auch eine Sache, die sich unmöglich beweisen lässt von den Leuten, die einfach angenommen wird, als Grundannahme vorausgesetzt wird, dass das jetzt irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun hätte. Und aus meiner Sicht ist es einfach ein Test, sozusagen, um zu gucken, das ist ein Stöckchen hinhalten und zu schauen, wer da drüber springt. Und deswegen wird das auch ständig geändert, ne? Und dann nach dem Doppelpunkt kommt dann, was weiß ich, vielleicht ein Ausrufezeichen oder irgendwas, dass man da immer wieder sehen kann, ne, wer ist gerade aktuell auf dem Stand, auf dem wir gerade sind, ne, wer springt über das Stöckchen da drüber. Und das hat meistens noch überhaupt nichts mit Freiheit zu tun, und auch wie das dann Bahn bricht. Ne, also klar, im Moment machen das irgendwelche Leute, um da so ein bisschen ihre Wokeness oder so zur Schau zu stellen. Das ist doch schon im ÖRR angekommen. Also. Ja, das ist richtig, genau. Aber ich meine, jetzt so, was den Zwang angeht, ne, Ach, sind wir da okay, noch ja. auf einem geringen Klar. Level. Aber ich habe da auch schon erste Anzeichen. Aber da möchte ich lieber nicht öffentlich drüber reden. Das betrifft meinen privaten Bereich. Und ich würde es wirklich nicht, ich finde das überhaupt nicht trivial. Und der Vorsitzende der Jungen Liberalen Niedersachsen, Lars Alt heißt der. Das ist ein unglaublich netter Typ. Ich habe den schon ein paar Mal getroffen, und der hat halt auch irgendwann mal geschrieben, die Freiheit wird nicht beim Genderstern verteidigt oder irgend sowas sinngemäß. Das wäre nicht die Freiheitsdebatte, die man irgendwie führen muss. Und da muss ich halt leider vehement widersprechen. Also aus meiner Ja. Sicht ist das ein absolutes No-Go, diese sogenannte geschlechtergerechte Sprache, wenn man freiheitliche Prinzipien hat. Und auch das ist wieder so ein Ding, die Mitte der Gesellschaft. Die Mitte der Gesellschaft will keine politische Sprache sprechen. Die Mitte der Gesellschaft will sich wahrscheinlich noch eher irgendwie eine Freiwill-CD anhören oder irgendwas. Aber die will sich bestimmt nicht, die will bestimmt keine politische Sprache sprechen. Also nein, das hat so ein bisschen was von hier, so Aristokratie, Hofstaat, ne? So, wir müssen uns absetzen vom Pöbel da draußen durch unsere Ja. besonders fortschrittliche fortschrittliche Sprache und so, ne? Aber ich glaube, also dieser Unwille, das als FDP oder als FDPler stärker zu kritisieren, ist auch Symbolik von einer größeren Problematik, die wir haben, nämlich dass Parteifunktionäre sehr in ihrer, also die kommen in die Juli-Bubble rein, unter Studenten. Dann natürlich nur mit die ganzen FDP-Funktionäre, alles Juristen und so. Ja. Dann, also wenn es dann in die Parlamente geht, nur noch die Journalisten-Bubble. Da entsteht dann schnell der Eindruck, dass die Partei intern Leute repräsentativer für den Liberalismus sind als unsere Wähler. Obwohl unsere Wähler um den Faktor, weiß nicht, 100 mehr vorhanden sind als unsere Mitglieder. Und dann denkt man halt, ja, wenn das an der Uni so gewollt ist oder zumindest diskutiert wird, wenn man da als Liberaler nicht groß gegen argumentiert, dann sollte man das im Wahlkampf auch nicht machen. Konstantin Kuhle hatte ja mal, ich glaube, ein Jahr lang oder so auf Twitter angeheftet aus seiner Studentenzeitung, wo dann stand, dass er der Liberale ist, den auch Grüne Jugend und Jusos mögen. Also da ist ja ein ganz großer Wille erkennbar, von diesen Leuten anerkannt zu werden. Aber wenn man als Liberaler von linken Hochschulgruppen anerkannt werden will, dann steht das in sehr krassem Kontrast zu den Leuten, die uns wählen Ja, sollten. genau, aber an das Thema Potenzial kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal. Ich will auch so einen langen Monolog halten, der Chat beschwert sich schon. Ja, habe ich gerade auch gelesen. Keines dieser Themen geht bald wieder weg. Alle diese Themen sind Teil gesellschaftlicher Debatten, politischer Gestaltung und medialer Berichterstattung. Liberale gehören ins Zentrum dieser Auseinandersetzung. Ja, gut, hab ich, glaube Ja, ich, mach gerade gerne meinen Monolog so gehalten. Liberale waren immer die Kräfte des gesellschaftlichen und politischen Fortschritts, nicht die sehnsüchtigen Agenten des Vergangenen. Der Duden beschreibt den Z Oh, jetzt geht es mit dem Duden los. ja. Der Duden beschreibt den Anführungsstrichen Zeitgeist heute als die in Anführungsstrichen für eine bestimmte geschichtliche Zeit charakteristische allgemeine Gesinnung, geistige Haltung. Und wer sich mit der Ja. Geschichte des Begriffes beschäftigt, stellt fest, er wurde nach der Französischen Revolution und im deutschen Vormärz populär. Also Entschuldigung, sowas kann wirklich nur akademisierte, etepetete Liberale interessieren, die einen bestimmten intellektuellen Anspruch an sich selber haben und möglichst viele andere liberale Intellektuelle beeindrucken wollen, aber eigentlich steht da nichts. Genau, ja. Mich hat es vor allen Dingen erinnert an früher gab es immer diese Angewohnheit, in Debatten über Feminismus zu sagen, lies dir mal die Definition im Wörterbuch durch. Da steht, Feminismus bedeutet die gleiche Berechtigung von Männern und Frauen, politisch und so weiter und so fort. Ja, so als Argument, weißt du? Und ich glaube, die hatten sich das dann irgendwie abgewöhnt, als die Leute dann immer gesagt haben, so, ja, guck mal ins Wörterbuch, da steht, hier Nordkorea ist die Demokratische Volksrepublik Nordkorea. So, das war, glaube ich, immer so die, also es ist eine Demokratische Volksrepublik, das steht da, per Definition. Na, das ist keine Diktatur, nee, nee, guck mal ins Wörterbuch. Ja, genau in dieser Zeit entstand im deutschsprachigen Raum erstmals eine liberale Bewegung. Sie hatte die Begründung und Beschränkung der Staatsmacht durch eine Verfassung zum Ziel, ebenso wie die Festschreibung von Grundrechten wie Meinungspresse, Versammlungsfreiheit. Die für die damaligen Zeit revolutionären Ideen wurden von der konservativen Reaktion als Zeitgeist verlacht. Ja, meinetwegen, dann ist das halt so, aber na, also. Er hat so ungefähr null Relevanz. Ja, ich denke mir halt auch bei diesen Leuten, also ich bin mir absolut sicher, sie wissen selber nicht, was ihre Opposition eigentlich meint. Und das, spätestens das würde bei mir eigentlich alle roten Lampen angehen lassen. Ja, null Beschäftigung mit Kritik. Ja, weil das ist bei mir eigentlich so eine der Sachen, die ich immer am meisten versuche, halt wirklich alles irgendwie aufzusaugen, was die Opposition halt meint, so dass ich quasi selber deren Argumente quasi auch vertreten könnte. Also jetzt ich sie halt gut genug kennen würde dafür. Ne? Also ich würde sie nicht vertreten, aber ich könnte sie halt wiedergeben, ohne jetzt irgendwie zu strohmannen bis zum Abwinken. Oder halt irgendwas zu unterstellen, was die Leute gar nicht meinen oder so. Oder da irgendwie komplett auf dem Holzweg zu sein. Und das scheint mir bei diesen Leuten halt nicht gegeben. Und das liegt auch so ein bisschen halt an diesem so, ja, uns wird ja nur vorgeworfen, wir wären für den Zeitgeist. Und dann schreiben wir hier mal diesen Artikel und entkräften das. Ja, tut mir leid. Zu oberflächlich. Das Mutige und Moderne, mit dem der einzelne Mensch mehr Chancen und Freiheit erlangt, als absurde Zeitgeistfantasie abzutun, ist ein konservativer Angriff auf den Liberalismus, der so alt ist wie die politische Idee von der Freiheit selbst. Wer den Wandel an sich eher als Bedrohung denn als Chance empfindet, denkt im Kern konservativ. Und wer hinter der unkonventionellen Äußerung, hinter jeder frischen Idee und hinter jedem Angebot an eine neue Wählergruppe, eine Anbiederung an den Zeitgeist sieht, kann den Wandel nicht gestalten, er trocknet habituell und Das ist thematisch natürlich aus. schon komisch. Also, da sind wir wieder bei der mangelnden Beschäftigung mit der Opposition, logischerweise. Das zieht sich ja durch den ganzen Text. Aber wenn es jetzt konservativ ist, auf liberale Grundprinzipien wie Individualismus zu bestehen, wobei man sich ja nicht verweigert, neue Probleme mit diesen Grundprinzipien anzugehen. Wenn das konservativ ist, also dann bin ich halt konservativ, aber das ist so faul argumentiert, so zurecht konstruiert, dass man den politischen, in Anführungszeichen, Gegner der eigenen Partei in diese Ecke schiebt, dass man sich gar nicht mit der Kritik auseinandersetzen muss, weil es ist ja ein Konservativer eigentlich, der komisch denkt. Ja, und störrisch und bockig Ja. ist oder so, ne? So, das lese ich hier so ein bisschen raus. Und er trocknet habituell und thematisch aus. Also, Habituell. habituell austrocknen, Respekt für den Wortzusammenhang, aber. Ja, es war so ein bisschen so wie diese Gunnar-Kaiser-Kritiker, die uns vorgeworfen haben, wir würden so inhaltsleere Streams hier machen. Also inhaltsleere 3-Stunden-Streams fand ich auch niedlich. Ja, also Habituell, da muss ich jetzt wirklich lachen, das ist ja. ja. Ja, was mir dazu auf jeden Fall noch einfällt, ist dieses mit Angebot an eine neue Wählergruppe. Da hat es bei mir geklingelt. Das ist halt auch eine Annahme, die diese Leute haben, die ich für falsch halte. Also, ne, ich hatte ja gerade schon dieses Beispiel von dem Journalisten von der Diversitätstagung. Aus meiner Sicht ist bei diesen Leuten nichts zu holen. Gar nichts. Und das sind auch Entwicklungen, die wir eigentlich ganz oft jetzt schon betrachtet haben in der Vergangenheit. Seit Jahren gibt es schon diesen Trend, dass man bei allen möglichen Dingen immer sagt, so ja, das ist ja jetzt hier irgendwie eine Männerdomäne und das ist ja jetzt hier irgendwie so ein Nischenthema oder so, aber wir könnten doch da jetzt mal ein paar mehr Minderheiten reinbringen und wir könnten doch da jetzt mal ein paar mehr Frauen reinbringen und dann hätten wir das doch, da hätten wir doch eine viel größere Gruppe an Leuten, die sich da unserer Sache anschließen würden und so. Ich habe das zum Beispiel erlebt in dieser Atheistenszene. Da gab es das ganz groß. Vor allen Dingen in Amerika, als sie da gesagt haben, so ja, hier sind ja viel zu wenig Weiße, viel zu viele Weiße und viel zu wenig Minderheiten und es ist alles viel zu Männer dominiert, ne? So die ganzen hier Dawkins, Hitchens und wie die nicht alle heißen. Und diese Sachen, ne? Aber im Endeffekt, was man erreicht hat mit diesen ganzen Sachen, war nichts, ne? Also man hat erreicht, dass man die Leute gegen sich aufgebracht hat, dass die Leute, von denen man gedacht hat, dass sie einen ja sowieso toll finden, ne, einen dann plötzlich doch nicht mehr so toll fanden, weil man sie halt massiv zum Gegner erklärt hat. Und ich sag mal so, das größte Beispiel, was eigentlich diese Leute da auch mitbekommen haben sollten, also Herr Lindner auf jeden Fall, der ist ja auch so ein Star Wars-Fan. Das meinst du, hast du diese neue Star Wars-Trilogie, wo sie ja dann so einen weiblichen Charakter, der keine Fehler hat, da irgendwie ins Zentrum Ja, gerückt haben. Angebot an neue Wählergruppen. Und im Endeffekt ist dabei herausgekommen, dass sie von dem ersten Film zu dem dritten Film da auch ihre Einnahmen gedrittelt haben, ne? Also das war ja ein, also es hat zwar noch Geld eingespielt, aber im Verhältnis, also der Wert von dieser ganzen Marke, diese ganze Sache ist halt richtig abgeraucht, ne? Und das war meistens da, spätestens da hätte, das war ja wirklich popkulturelle, das ist ja jetzt kein Nischending, irgendwie Star Wars, das kennt ja wirklich alle Welt. Und das war halt genau so ein Ding, wo irgendwelche politisch Aktiven sich gedacht haben, wir öffnen das jetzt. Und ja, dann halt auch wieder mit so einem Allgemeingültigkeitsanspruch davor gegangen sind und im Endeffekt halt das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie wollten. Also, und es wird immer wieder so getan, als hätte man das nur noch nie versucht, ne? Tut mir leid, das wurde schon mehrfach versucht. Aber auch der ganze Ansatz, neue Wählergruppen erschließen zu wollen, wie wäre es denn erstmal mit der Erschließung und der Sicherung unserer klassischen Wählergruppen? Ja, Also, die. wenn man dann mal bei 10 bis 14%, was ich glaube, was eine konsequente FDP dauerhaft erreichen kann, locker ist und das auch mal für ein paar Jahre hält, dann kann man sich ja vielleicht Gedanken machen, gibt es irgendwo noch Potenzial? Aber bei 5, 6, 7%, sich zu fragen, wie kommen wir denn jetzt an Grüne und SPD wieder ran, wo die vernünftige Antwort eh nein ist. Ich weiß nicht, wer der Wahlkampfstrategie macht. Also Johannes Vogel kann das ja eigentlich. Der hat ja auch 2017 erfolgreiche Wahlkämpfe organisiert. Ich verstehe diese Denke überhaupt nicht. Ja, genau. Also das Einzige, was ich noch so mich erinnern kann, wo ich dachte, ja, das ist sicherlich ganz richtig, sind so Sachen, wenn sie dann sagen, das glaube ich auch, dass in diesem Bereich von ehemaligen SPD-Wählern, die jetzt so ganz normale Arbeitnehmer, die sich ein besseres Leben, Aufstieg schaffen wollen, dass die halt durch diese ganze Identitätspolitik und dieses ganze Gemeckere in diesem linken Lager halt auch komplett verschreckt sind und eigentlich eine neue Heimat brauchen und eigentlich da auch prädestiniert werden für die FDP. Aber die, wenn wir jetzt mit dem genau demselben Scheiß dann hier auch anfangen, ne, dann sehe ich das halt auch nicht. Und nur mit so ein paar Lippenbekenntnissen zur Marktwirtschaft oder so, ne, glaube ich nicht, dass man die da groß überzeugen kann. Und Ja. ich denke halt auch, dass eigentlich die FDP am meisten an Nichtwähler verlieren wird. Also halt die Leute sich sagen so, ja, ich fühle mich nicht repräsentiert und weil ne, diese liberalen Prinzipien werden ja Das auch ist ja ein nicht. ganz klassisches Merkmal von liberalen Wählern, dass sie sehr schnell verschreckt sind, was ja in keiner anderen Wählergruppe so krass ist. Also, CDU kann machen, was sie will, die wird immer eine bestimmte Basis haben. Aber ich glaube, die Basis von der FDP liegt bei 4%, von denen, die, egal was ist, FDP wählen. Deswegen vielleicht mal auf das Stammklientel konzentrieren, da ist genug Potenzial. Ja, genau. Und da hat er zum Beispiel Herr Kuhle mehrfach gesagt, da hat er auch dieses Frauenthema da damals mit zusammengebracht, so nach dem Motto, ja, 5% der Männer haben uns ja gewählt 2013. Es waren ja nur die Frauen, wo es zu wenig war, so nach dem Motto. Und wo ich mir auch wieder so denke, ja, naja, aber wenn das jetzt noch mehr Männer gewesen wären, dann wäre es auch wieder egal gewesen. Ne? Warum interessiert dich das? Dass das jetzt bei den Frauen gefehlt hat und die CDU rennt ja auch nicht rum und beschwert sich darüber, dass sie mehrheitlich von Frauen gewählt wird. Ne? Das ist ja bei der CDU meistens so gewesen bei den vergangenen Bundestagswahlen, dass die mehr weibliche Wähler als männliche Wähler gehabt hat. Zwar nicht immer, aber meistens. Und da gibt es ja auch keine Taskforces, um jetzt irgendwie mehr Männer anzusprechen oder so. Gehen wir mal über das trocknet habituell und thematisch aus, hinaus beim Text. Den Satz, den können wir jetzt an die Wand nageln. Der ist Ich glaube, wirklich. der Satz ist habituell und thematisch trocken. Das ist quasi Meta, weißt du? Die Grünen gelten oft als die Zeitgeistpartei par excellence. Doch noch bei der Bundestagswahl 2017 erreichten die Grünen nicht mal 10% der Wählerstimmen. Von der Corona-Krise haben bisher vor allem CDU und CSU profitiert. Sobald die Union die Entscheidung über Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur getroffen hat, werden die Karten schon wieder neu gemischt. Ja, aber meistens ist das bei den Grünen nicht viel zu holen. Das müsste eigentlich ja cool auch wissen. Hat er letztens auch mal irgendwie so jemanden belehrt, indem er so eine Wählerwanderung da irgendwie geteilt hatte bei Twitter. Und da hat man es halt gesehen. Ne? Also er hat es quasi selber den Leuten da gesagt, dass von den Grünen halt an die FDP nicht viele Leute wandern. Vielleicht, ich weiß ja nicht, was er damit ausdrücken wollte. Vielleicht wollte er auch damit auch ausdrücken, dass es da Potenziale gibt für die Zukunft oder so. Also ich sehe das nicht so. Also wer jetzt nach 12 Monaten Freiheitseinschränkung noch ohnehin die Grünen wählen will, der wird auch nicht mehr von der FDP überzeugt sein in den nächsten 9 Monaten. Das sehe ich nicht. Ja. Ja, abgesehen davon ist das mal wieder ein Absatz, wo nichts drinsteht, ne? Also. Ja, man geht halt schon wieder davon aus, dass man irgendein Argument entkräftigt hat, aber welches erschließt sich mir nicht. Nee, mir auch nicht. Ja, ach ja, Zeitgeist, ne? Also so als ob der Vorwurf halt eben wäre, ja, keine Ahnung. Naja, die Grünen sind die Zeitgeistpartei, aber die waren ja 2017 nicht Ach mal bei so, ah, das ist dann 10%. eine Widerlegung für den grünen Zeitgeist, den ja Ja. niemand pauschal so behauptet. Ja. Okay, Menschen entscheiden sich ständig um. Volatilität ist die neue Normalität. Noch nie war auf dem Wählermarkt für eine Partei der Freiheit mehr zu holen als heute. Es wäre fahrlässig und unprofessionell, wenn die FDP nicht auch bisherigen Sympathisanten von Union, SPD und Grünen gleichermaßen ein Angebot machen würde. Resonanzräume für liberale Stimmen gibt es dort zuhauf. Alle diese Teile des Elektorats. Ah, der feine Herr. Als verlorene Zeitgeistjünger abzustempeln, ist etwas für Leute, die ins politische Verlierer-Dasein verliebt sind. Ja, frage ich mich, in der Liste fehlt Also, irgendwie was, ne? Also in der Liste fehlt für mich ja, irgendwie eine wir haben auch bei Partei. Nichtwählern und AfD-Wähler verloren. Natürlich, also die FDP verliert nicht mehr wahnsinnig viel zur AfD, genauso viel wie zu den Grünen wahrscheinlich. Ja, aber auch wenn es ums Angebot geht, Ja ne? klar, also Also eigentlich will man ja an alle Wähler ein Angebot machen. ja, und wenn man, also ich sag mal so, wenn man schon den Grünen und der heutigen SPD, die aus meiner Sicht halt jetzt auch nicht mehr so weit von der Linkspartei entfernt ist, ein Angebot machen will, dann kann man auch gleich allen ein Angebot machen. Ne? Und aus meiner Sicht, ja, das Angebot hatte ich ja eben schon mal gesagt, was ich mir da vorstellen könnte, wo ich da Potenzial sehe, gerade bei diesen Arbeitnehmern, die jetzt halt nicht meinen, dass ihr Seelenheil im Kampf gegen das Schweinepatriarchat irgendwie besteht. Das sind sicherlich einige Leute, die man da ohne weiteres einsacken könnte. Und auch dieses ins politische Verlierer-Dasein, verliebt sein. Ja. Also entweder man ist als Liberaler für liberale Prinzipien als Angebot und guckt, wo das hinführt, oder man will politisch gewinnen. Dann kann man in die CDU eintreten oder zu den Grünen gehen, um grün-rot-rot zu machen oder so. Ja. Aber also Genau, auf als ob man sich Prinzipien. aussuchen könnte, ob man jetzt politisch erfolgreich ist oder nicht mit einem bestimmten Knopf. Ja, das glauben die aber. Ne? Und auf Prinzipien sich stützen, ist dann quasi ins Verlierer-Dasein verliebt Genau, sein. Ja. genau. Ach, ich bin so ein lovable Loser. Ich habe meine liberalen Prinzipien. Hätte ich die mal lieber aufgegeben. Das ist auch, wenn die FDP ist ja jetzt seit 3 Jahren nicht besonders erfolgreich. Ich habe bis jetzt wenig Selbstkritik von Kuhle oder Vogel oder anderen aus der FDP-Spitze gehört. Die sehen Wenn sich die als das, Retter, ne? Die sehen sich als ja klar, also es 2017 ist halt. trotz deren Kurs, dass die FDP so unerfolgreich ist, Ja. nicht gegen. Ja, meine Einschätzung ist auch nach wie vor, also bei der Bundestagswahl 2017, die Sachen, die jetzt so aus meinem Bekanntenkreis, der eher unpolitisch ist, vor allen Dingen am meisten Anklang gefunden hatten, war A, die Aussage von Christian Lindner beim Dreikönigstreffen, wo er für Political Coolness sich stark gemacht hat damals, 2017. Und dann B, diese ganz starke Andeutung, die der Lindner gemacht hat. Ich will mal nicht sagen, das Versprechen, dass man daran interessiert ist, diese Flüchtlingsgeschichte von 2015 halt eben ohne Riesenanschuldigung oder so halt seriös aufzuarbeiten, was da passiert ist und was da gut und was da falsch gelaufen ist. Und dann wurde man gewählt und dann hat man diese beiden Dinge auf jeden Fall irgendwie, ja, nicht für notwendig gehalten. Ja, also der Bundestagswahlkampf 2017 war ja Kuhle und Vogel würden es wahrscheinlich konservativ-liberal nennen, auch wenn die das nicht einsehen im Rückblick, aber das war ja, er fing ja in der NRW an mit ganz klarem Fokus auf innere Sicherheit, Kritik an Rot-Grün, Kritik an Wirtschaftspolitik, Schulden machen, zu hohe Abgabenlast, Untersuchungsausschuss für Merkel und so. Also das war ja kein sozialliberaler Wahlkampf, der da erfolgreich war. Ja. Ich weiß nicht, warum er das vergessen hat. Weil man es nicht wahrhaben will, aus meiner Gut. Sicht. Also ja, aber das scheint man ja definitiv vergessen zu haben. Also diese ganzen Aussagen von den Leuten, jetzt nicht nur in diesem Artikel hier, deuten da auf jeden Fall drauf hin. Und ich will da auch nicht mal der Griesgram sein, der es denen dann mal ins Gesicht sagt. Aber es ist definitiv so. Ja, so sehr es heute freiheitsfeindliche Bestrebungen gibt, so sehr gibt es an unterschiedlichen Orten auch Verbündete für die Freiheit. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Sozialstaat wollen, der zur modernen Arbeitswelt passt, oder deren Berufsbild sich durch die Digitalisierung in einer Weise verändert, der nur mit neuen Weiterbildungskonzepten begegnet werden kann. Also bei ganz kurz bei Verbündeten für die Freiheit als erstes an Leute zu denken, die mehr Sozialstaat wollen, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, dazu muss man gar nichts sagen. Also Ja, und ich glaube auch, selbst wenn, also ich würde sagen, jemand mit einem eher, also wenn ich mal so an mich früher denke, was ich für ein Bild hatte vom Liberalismus, wenn ich so einen Satz lesen würde, wie die einen Sozialstaat wollen, der zur modernen Arbeitswelt passt, wo ja nicht genau definiert wird, was das jetzt bedeuten soll, dann würde ich jetzt nicht glauben, dann würde ich jetzt eher so Sachen im Auge haben wie: Man darf rund um die Uhr erreichbar sein oder sowas, ne? So schön ja. flexibel, wie das dann irgendwie heißt. Und solche Dinge halt, die ja, die halt eben, ja, man nicht so unbedingt haben möchte, wenn man Arbeitnehmer ist. Und an solchen Stellen wäre es dann immer mal schön, wenn man halt eben mal ein bisschen genauer schreiben würde, was man damit jetzt meint, ne? Also mit dieser modernen Arbeitswelt und was dieser Sozialstaat jetzt genau tun soll, ne? Weil ansonsten wird das sowieso jeder so negativ wie möglich da reinlesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand irgendwas Positives draus zieht aus diesem Satz. Oder deren Berufsbild sich durch die Digitalisierung in einer Weise verändert, genauso wie das auch, ne? Ja, Geht nur was mit ist denn? staatlicher Weiterbildung, staatlich finanzierter. Ja. Neue, nee, neu muss die sein. Die muss ganz neu sein. Das ist ja auch, also ich habe bei manchen FDPlern das Gefühl, dass die in der falschen Partei für Gesellschaftsgestaltung sind. Ja. Wenn man, ich meine, das ist eine, wenn das ein SPDler so sagt, super. Kein Widerspruch. Aber bei einem Liberalen, der ja auch irgendwie die Staatsausgaben senken will und die Steuern senken will, sich dann noch neue Ausgaben auszudenken, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich meine, Michael Theurer hat ja letztens in einem Interview gesagt, dass die FDP keinen Koalitionsvertrag unterschreibt dieses Jahr, in dem nicht ein niedrigeres Steuersystem vereinbart ist. Dann muss man ja auch irgendwann mal als FDP sagen, wo man denn kürzen will bei den Ja. Sozialausgaben und den Staatsausgaben. Aber da kommt ja gar nichts. Genau, es war beim Das heißt, Lindner in der Dreikönigsrede auch so. Und da ja. habe ich noch gehört, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir mit Corona so viel Geld da locker gemacht haben, sehe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Dass wir da jetzt anfangen. Also, das würde mich halt mal interessieren, ne? Wo man da denn jetzt ansetzen will. Weil ich sehe eigentlich, dass wir jetzt, ja, das alles wieder rein kriegen müssen erstmal, ne? Also. Ja. Ich meine, mir würden ein paar Sachen einfallen, die man bleiben lassen kann. Gender Studies und sowas natürlich. Aber es ist ja auch alles nur Randzeug, ne? Also dicken Fische sind das ja auch nicht. Ja. Selbstständige mit Migrationshintergrund, die unter Abgabenlast und Alltagsdiskriminierung gleichermaßen leiden. Oder Gründerinnen und Gründer, die mit innovativen Geschäftsideen oder Unternehmensformen einen Beitrag etwa zur Bekämpfung des Klimawandels leisten wollen, wenn jeder Bezug zu vermeintlich in Anführungsstrichen neuen Themen mit in Anführungsstrichen linkem Zeitgeist gleichgesetzt wird, zwingt man Teile der Wählerschaft förmlich zur Entscheidung gegen freiheitliche Konzepte. Denn wenn es nur links und rechts gibt, dann ist die Mitte Also ich weiß verwaist, nicht, wie oft die denselben Unsinn umformuliert schreiben ja. wollen. Das halten sie für ihr stärkstes Argument, weißt du? Ja, aber ich finde den ersten Satz auch super. Selbstständige mit Migrationshintergrund, die gleichermaßen unter Abgabenlast und Alltagsdiskriminierung leiden. Ja. Also ich weiß nicht, wenn ich hier den Dönermann nebenan fragen will oder den Pizza-Bäcker oder den jugoslawischen Restaurantbesitzer, ich glaube, die würden zuallererst Abgabenlast nennen als Belastung und dann Alltagsdiskriminierung mal auf Platz 20 der Liste oder so. Ja, außerdem diese Alltagsdiskriminierung, das ist halt auch wieder so dieses Ding, ne? Es wird ja Das einfach kann alles sein. postuliert, dass es ja, ne, die Alltagsdiskriminierung halt. Siehst du denn die Alltagsdiskriminierung nicht überall? Bist du etwa ein konservativer, rückwärtsgewandter, Und welches rechtspopulistischer? politische Programm ergibt sich aus, wenn man das anerkennt daraus? Da kann man ja nichts. Wie will man Ja. Alltagsdiskriminierung, wenn man überall Poster aufhängt, bitte nicht Alltagsdiskriminierung Ja, betreiben, das machen sie ja sonst 100 schon. Euro Strafe. Das machen sie ja schon. Das gibt es ja schon vom Familienministerium, also bei mir in der Stadt Ja, das zumindest. stimmt, ja, das stimmt. Aber in abgeschwächter Form. Ja, genau, und auch da wieder, ne? Also da gibt es ja auch eine große Spanne. Also gibt es sicherlich viele Dinge, wo ich auch sagen würde, ja, das ist nicht schön, aber dann gibt es auch wieder so Sachen wie diese leidige Kopftuchdebatte. Und also tut mir leid. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo man mir per Strafe aufzwingt, dass ich das toll zu finden habe, wenn die Leute mit so einem Symbol von so einer Religion durch die Gegend laufen. Also klar, ich behandle die natürlich wie alle anderen Leute jetzt auch, also mit Respekt, aber ja, also mir kann jetzt niemand vorschreiben, dass ich jetzt mit denen Umgang zu führen habe. Das suche ich mir immer noch selber aus. Irgendwelche Leute, die frech zu mir sind oder so, mit denen habe ich auch keinen Umgang. Und das ist einfach nicht, und das ist auch nicht, dass dieses Gleichsetzen auch von dem Kopftuch mit Islam ist ja auch so ein Ding, dass diese ganzen Stimmen von liberalen Muslimen sagen das von früh bis spät, dass man das nicht machen soll, diese Gleichsetzung von Kopftuch und Islam, ne? Aber das wird immer wieder wird das gemacht und halt eben auch, ja, leider auch teilweise halt von liberaler Seite. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, da wird gesellschaftspolitisch, geht es da wirklich um viel, ne? Also, ich will nicht in so eine Position kommen, wo man dann irgendwelche Sachen, Kritik an Religion, Kritik an Einstellung von den Leuten, da dann irgendwie auf ein Level packt mit Rassismus, ne? Oder mit richtiger Bigotterie. Das ist, glaube ich, wenn wir das machen, dann ist hier richtig Action in der Gesellschaft. Also, das halte ich für brandgefährlich. Und auch Ja. dazu, ne, hält man sich halt bedeckt, bis gibt halt Signale in die falsche Richtung. Und das wäre halt auch ein, ja. Also auch wenn ich als Nicht-FDP-Mitglied, aber als Liberaler so einen Text lese, diesen ganzen Text, dann lässt er mich entweder planlos zurück oder da war irgendein Punkt dabei, der mich so aufregt, dass ich mich relativ angewidert abfinde. Also fünfmal dieselbe These wiederholen und dann noch so ein bisschen Rassismus, Sexismus reinbringen, das ist sehr schwach für zwei Bundestagsabgeordnete, die so eine wichtige Funktion haben. Ja. Der deutsche Liberalismus war aber nach dem Zweiten Weltkrieg immer eine Kombination aus einer marktwirtschaftlichen Orientierung, bei der das Erwirtschaften vor dem Verteilen kommt, Anstrengung belohnt und sozialer Aufstieg durch Chancengleichheit ermöglicht wird und aus einer Agenda der Selbstbestimmung, Weltoffenheit und Toleranz, mit der das Individuum geschützt und freie Entfaltung ermöglicht wird. Nochmal. Ja. Das sehe ich halt durch viele von den Dingen, die die halt wollen und nicht richtig. Na, also viele von den, sowas wie diese Antidiskriminierung, von der die Rede ist, das können sie genauso oben einsetzen, wo es dieses Beispiel gab mit der Klimabewegung. Ne? Das ist aus meiner Sicht halt so ähnlich. Ist halt auch so ein Wort, was ich vernünftig definiert haben möchte. Und dann sage ich euch auch, ob ich da zustimme. Und ich werde da sicherlich in vielen Punkten auch zustimmen, aber halt in manchen entscheidenden Punkten halt eben auch nicht. Und da müssen wir mal diese Diskussion dann mal führen. Ja, freie Entfaltung, keiner Dimension ist eine Anbiederung an den Zeitgeist. Ihre Unteilbarkeit ist ein Markenkern der Freiheit. Deswegen ist die FDP auch nicht liberal-konservativ oder sozialliberal, wie manche ihrer europäischen Schwesterparteien in Skandinavien, wie zum Beispiel diese dänische Partei, die radikale Linke heißt, oder? Oder in den Benelux-Staaten, sie ist schlichtweg liberal. Okay. Ja. Das wäre ja schön, wenn man sich auf schlichten Liberalismus beschränkt und keine identitätspolitischen und sozialpolitischen Spirenzchen macht. Aber das widerspricht dem Text so ein bisschen. Ja, genau. Und man sieht ja auch, was sie hier eigentlich im Endeffekt ja als gegen, also ja, das Konservative sehen sie ja scheinbar als was Wirkliches an, aber das Sozialliberale ist einfach schlichtweg liberal, oder wie? Also Ja, das, was anscheinend. sie für Das ist ja, ja. sozialliberal halten. Und das ist dann nur ein böses Kampfwort, so wie Anbiederung an den Zeitgeist, mit dem diese Konservativen hier Ist. den gerechten Kampf schmälern wollen, ja. Auch dieses liberal-konservativ ist ja ein riesiger Strohmann. Also die meisten, die nicht sozialliberal sind, würden sich ja selber als ordoliberal oder klassisch liberal bezeichnen. Ja. Ich kenne keinen, der sich selbst, der in der FDP ist und sich selbst liberal-konservativ nennt. Ja, ich kann mich erinnern an diesen einen, der ist auch letztes Jahr ausgetreten, der Achgut-Kolumnist. Mir fällt gerade sein Name Ah nicht ein. ja. Ich weiß, wen du meinst. Genau. Das war eigentlich auch immer, da habe ich immer gerne gelesen. Nicht nur bei Achgut, ich hatte den auch irgendwie bei Facebook oder so, der hat immer schöne Sachen geschrieben. Tilo Und Schneider, oder? Thilo Schneider, genau, ja. Das ist auch echt ein sympathischer Typ. Also ich habe den zwar noch nie im richtigen Leben kennengelernt, aber Ja, so von ich meiner folge dem auch. Wahrnehmung würde ich auch sagen, das ist absolut niemand, von dem ich denken würde, dass er jetzt irgendwie den ganzen Tag hassend zu Hause sitzt. Also ich sehe den auf jedem Foto, sehe ich den immer nur breit grinsen. Breit Ja. grinsen und irgendwie einen Wein trinken oder eine Zigarre rauchen oder irgendwas oder mit seiner Frau abhängen oder so. Also das für mich ist das ein absolut, ja, absolut liberaler Geist. Ich habe von dem noch nie irgendwas gehört, wo ich sagen würde, so, ne, auch wenn er ja bei dieser furchtbaren, da hatte ich auch mal in Niedersachsen mit FDP-Leuten so ein Ding, wo es irgendwie hieß, ja, hier diese, also bei Achgut war so ein Artikel erschienen über das Innenministerium von Niedersachsen und da gab es irgendwie so eine Affäre mit irgendwelchen Dokumenten, die irgendwo verschwunden sind, irgendwo anders wieder aufgetaucht sind und so bei der Polizei. Und das hatte irgendwie, ach gut, da recherchiert. Und da wurde sich dann irgendwie da eine halbe Stunde darüber unterhalten, ob die jetzt rechts sind oder nicht rechts oder halb rechts oder irgendwie so ein Zeug. Wo ich mir echt dachte, ja, das ist doch scheißegal. Ihr habt ja selber gesagt, dass dieser Artikel richtig gut und wichtig war, so eine Steilvorlage hier irgendwie, um die Regierung zu kritisieren. Und ja, dann nimmt das doch einfach mal so hin. Oder wenn irgendwer Bullshit schreibt, also ich habe hier zum Beispiel Herrn Poschert, habe ich vor Jahren schon mal kritisiert, weil er diese eine Muslima da von der Jungen Union irgendwie da hochgehypt hat als neues Talent oder so. Das war so eine der ersten Sachen, wo er bei mir auf dem Radar erschienen ist. Na, also alle möglichen Leute haben ja auch mal einen Ausrutscher oder so, oder was, wenn man nicht zustimmt, da kann man ja dann auch einfach mal drüber reden, über einzelne konkrete Dinge, ne? Aber ja. Ach ja, aber nee, ist natürlich alles nur Lagerdenken und da hat jemand Zeitgeist gesagt und sich was lustig gemacht. Schnell, lasst uns Es ist mal auch sehr entkräften. witzig, dass da der eingeblendete Artikel von Forschert ist, es eine Staatsorgie ist, die ein bisschen auf den Text passt. Ja, okay. Ja, okay, die Warnung vor einer Anbiedung an den Zeitgeist ist für manche ein Schutzschild gegen vermutete linksgrüne Hegemonie im politischen Diskurs. Die ist nicht vermutet. Nee. Die ist nicht vermutet. Also in der Gesellschaft gibt es die nicht, aber im politischen Diskurs gibt es die offensichtlich. Also wer Ja. das nicht wahrnimmt, der hat, tut mir leid, Tomaten auf den Augen. Also das ist schon. Also da muss man, glaube ich, so tief schon drinstecken in dieser Hegemonie, dass man die selber nicht mehr sieht. Ne? Ja, man muss in Göttingen studiert haben, glaube ich. Also, das kann auch sein, ja. Aber weiten wir den Blick auch nur etwas vom Wetter des Tages zum Klima einer Ära, dann fällt Auch auf. brillante Wortspiele. Deutschland ist bisher in jedem einzelnen Jahrzehnt seit Bestehen der Bundesrepublik Schritt für Schritt liberaler geworden. Schön wär's. Gesellschaftlich stimmt das, aber Wirtschaftspolitik scheint nicht so wichtig zu sein. Ja, auch gesellschaftlich. Ja, sicherlich in vielen Punkten halt von selbst aber auch. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht immer, wie treibend da jetzt wirklich diese inneren Einflüsse sind, ne? Und ob das nicht eher so Sachen sind wie alle Welt guckt, amerikanische Serien und was weiß ich nicht was. Das ist ja teilweise, das hat man auch bei dieser Wahl schon wieder gesehen, wie viele Leute da einfach alles irgendwie wissen über das Wahlsystem von Amerika und kein Mensch hat irgendwie Ahnung von deutscher Politik und was da überhaupt abläuft und so, ne? Also das ist auch eine von diesen Sachen. Wir konzentrieren uns hier bei den Weltraumaffen sehr stark auf diese ganzen deutschen Dinge. Wir haben zwar auch internationale Sachen dabei, aber es sind dann meistens auch eher so Nischenthemen. Ja, und weil das fehlt meines Erachtens nach wirklich. Und gerade auch diese liberale Perspektive in Deutschland ist meistens irgendwas, auch diese ganzen Talking Points halt, die werden immer komplett übernommen aus Diskursen in England, Diskursen in Amerika, teilweise Diskursen in Kanada, hier mit diesem berühmten, es ist das jetzige Jahr, ne? Das ist ja auch so ein Ding, was sie immer gerne sagen, aber es hat natürlich nichts mit Anbiedungen an den Zeitgeist zu tun, ne? Dass man, weil es Jahr XY ist, als Ersatz für eine Argumentation verwendet. Ja. Und Liberale können stolz darauf sein, dass sie unser Land dabei in entscheidenden Phasen mitgeprägt haben, ja, wie gerade gesagt, ne? Also, Nein, weiß ich nicht. Ich habe da eher so das Gefühl, man rennt so ein bisschen hinterher. Aber ja. ja, mir fällt jetzt auch nicht so die große Leistung der FDP in den letzten 30 Jahren ein. Keine Ahnung. Ja, und das ist ja sogar so bei mir, bei so einem, was ich ja für ein absolutes No-Brainer-Thema eigentlich halte, dieses mit der Trennung von Staat und Kirche schon seit Urzeiten. Das war eigentlich so mein erstes Ding irgendwie, wo ich mit politisiert wurde. Da bin ich auch immer wieder überrascht, wie viel Gegenwind es da gibt und halt auch von so Leuten wie Herrn Kuhle, die halt auch meinen, dass das alles prima ist und super läuft und so, ne? Und der Staat passt irgendwie auf die Kirchen auf und die Kirchen auf den Staat, was völliger Quatsch ist. Also das wird immer wieder behauptet und gedacht. Aber in Wahrheit kann natürlich die Religion machen, was sie will. Und da gibt es auch die entsprechenden, ich meine, die Leute haben ja alle Jura studiert, die sollten das eigentlich wissen. Diese ganzen Entscheidungen, die da schon immer getroffen worden sind, das wird in Deutschland alles sehr, sehr, sehr weit ausgelegt. Ne? Ich sage nur Thema Beschneidung, Thema Schächten. Ne? Ja. Also da gibt es so viele Beispiele für Dinge, die man normalerweise sich nicht erlauben kann, aber die dann halt mit Religion, Bezug auf Religion, dann plötzlich wieder möglich sind. Und das liegt nicht daran, dass die Gesellschaft irgendwie den Leuten ihren Willen aufzwingt. Das kann sie nämlich nicht. Und das sieht man daran eindeutig. Ne? Also die Religionsfreiheit, die triumphiert da über so einiges. Ja. Warum sollte dies ausgerechnet jetzt am Beginn der 20er Jahre anders werden? Wie sollen Liberale die fundamentalen Fragen unserer Zeit mitgestalten, wenn sie sich selbst zum weiteren Underdog erklären, weinerlichen Underdog erklären, der zu den Themen der Zeit nichts mehr zu sagen hat und dessen Stimme im Sound der Zeit nicht mehr wahrnehmbar ist. Das ist unglaublich. Ich habe das beim, ich habe den Text jetzt zweimal gelesen bis hierhin, aber mir ist nie, nicht aufgefallen, wie oft dieselbe These drin steht bis jetzt. Das ist ja jetzt wirklich das sechste, siebte Mal. Ja. Also. Ja, das ist ja die Grundthese, ne? Also das mit dem Underdog Ja. und so haben sie ja oben groß drüber geschrieben und ja, es gibt ja auch irgendwie diese, da habe ich nämlich mal, habe ich mal so ein Rhetorik-Seminar teilgenommen von der FDP. Und da haben sie mir erzählt, man soll immer fünf Gründe finden, warum man irgendwas haben will. Und am besten an den FDP-Grundsätzen natürlich ausrichten. Und das haben sie scheinbar ja auch getan. Ich glaube, da war ja Kuhle sogar dabei bei dem Seminar. das könnte den Feinden der Freiheit so passen. Nehmt Ist jetzt die das, Feinde Frage, der wen die als Feinde Freiheit. der Freiheit sehen. Ja. Wenn Liberale nicht in Anführungsstrichen aus der Zeit gefallen sein wollen, müssen sie die Zeit, in der sie Politik machen, als die Wirklichkeit betrachten. Und die Aufgabe zur Gestaltung mit Leidenschaft annehmen. Also du musst die Wirklichkeit haben, aber du musst auch die Wirklichkeit gestalten, ja. Genau, ganz viel gestalten, ganz viel gestalten. Ja. Ja, bedeutet ja auch, dass die Wirklichkeit so wie sie ist, nicht hinnehmbar ist. Weil wenn die jetzt hinnehmbar wäre, dann müsste man als Liberaler ja sagen. Nee, man muss die Wirklichkeit formen als Liberaler. Nichts mit spontaner Ordnung oder so. Formen und lenken und gestalten. Mit Und das mit Leidenschaft. Leidenschaft, ja. Ich finde ja, Liberale sollten natürlich eine natürliche Distanz zum politischen Handeln und eine natürliche Abneigung haben. Da sollte nicht so viel Leidenschaft sein. Aber Würde ich auch sagen. bei Karrieristen ist das natürlich eine andere Frage. Ja, stimme ich zu. Ja, und auch, also muss ich jetzt dran denken an diesen Spruch von Nietzsche hier. Es gibt ja beim Zarathustra diesen vom neuen Götzen. Das war ich damals noch mit 16, habe ich das erste Mal gelesen, hat mich total geflasht. Da gibt es diese Formulierung vom kalten Untier, ne? Also der Staat wird da als Ja. das kalte Untier bezeichnet. Und ja, da bin ich eigentlich immer noch so drauf hängen auf dem kalten Untier, weil halt so viel ist, das frage ich mich halt bei diesen Leuten, die immer irgendwie wollen, dass der Staat bis in ihr Privatleben halt reinregelt, ne? Denke ich mir dann immer so, was lässt euch eigentlich denken, dass das in eurem Interesse sein wird? Das ist eigentlich immer so meine Frage, die ich dann aufwerfe, ne? Weil die scheinen ja wirklich der Meinung zu sein, ja, wahrscheinlich wegen der ganzen Leidenschaft oder so, dass das ja nur in ihrem Interesse sein kann. Und ich sehe es halt eigentlich immer ziemlich als Gefahr, aber wahrscheinlich bin ich da auch einfach zu konservativ, keine Ahnung. Ja, Ne? ganz konservativ ist das. Ja. Und aus der Zeit gefallen. Und das hat Zeit gefallen, ja. Ja, also der Artikel war ja frei verfügbar auf Welt und mittlerweile ist Like und Dislike bei 50-50, das ist gar nichts. Und in den Kommentaren fast nur negativ. Und also ich glaube nicht, dass der FDP mit diesem Artikel einen Gefallen getan wurde. Es gab ja nur wirklich Lob von der üblichen sozialliberalen Bubble auf Twitter. Aber Ja, aber nennen Sie bitte Sophisten liberal ab heute. Sophistenliberale, okay, Das meinetwegen. ist mein Sophistenliberale. Framing. Das möchte ich Ja. coinen. Euch da draußen, ihr natürlich auch, ne? Also Sophistenliberale. Sophistenliberale. Ich auch mal darauf bestehen kann, dass wir den Damit du Talking der Point einzige uns. Sozialliberale sein kannst. Genau. Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, wo ich den Unterschied halt sehe. Ne? Also hast du liberale Prinzipien, dann für die Gesellschaft, dann darfst du auch ein Sozialliberaler sein, auch wenn du sonst konservativ bist oder so. Ja, oder ein Libertärer oder so. Könnte auch gerne Soziallibertär sein. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal diesem anderen Bundestagsabgeordneten, der früher mal Maoist war, Solange es nicht geschrieben. sozialistisch libertär ist. Nee, das geht nicht, ja. Ja, und du hattest ja auch jetzt noch einen neuen Artikel geschrieben, ne, der in der Printausgabe Genau. erschienen ist. Ich habe geschrieben, wie die FDP Wahlkampf machen sollte. Der ist Dienstag in Print erschienen. Ich weiß nicht, wann er online erscheint. Wo ich halt geschrieben habe, was die FDP im Wahlkampf, worauf die den Fokus setzen sollte. Und Ich habe eigentlich einen Zweiklang aus maximaler Abgrenzung zu Grün-Rot-Rot vorgeschlagen. Also klar benennen, dass die auf eine Koalition mit der Linkspartei hinarbeiten und so weiter und so fort. Was das alles bedeutet, das muss ja, glaube ich, nicht weiter erklärt werden. Und dann, dass man selber ganz klar das Wirtschaftspolitische betonen sollte. Also nur die FDP vertritt die ursprünglich soziale Marktwirtschaft. Nur die FDP vertritt Individuum, Volk, Kollektiv und so weiter. Und den Vorschlag, den ich sehr amüsant finde. Ich glaube, wir sind uns ja einig, dass die FDP ein Glaubwürdigkeitsproblem beim Wähler hat. Also das mag noch von der letzten schwarz-gelben Koalition auf Bundesebene sein, bei vielen Wählern. Das mag die Diskrepanz zwischen Oppositionsreden und Regierungshandeln sein, zum Beispiel auch bei der ÖRR-Sache, wo dann in Regierung dafür gestimmt wurde für die Beitragserhöhung. Das mag auch sowas Schwankelmütiges wie Thüringen eine Rolle spielen, also ganz viele Faktoren. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, es ist ja normal, dass eine Partei vor einer Wahl sagt, das sind für uns die Bedingungen, um in eine Regierung zu gehen und die müssen erfüllt sein. Das ist ja normal. Und ich habe dann halt vorgeschlagen, dass die FDP klar sagen sollte, wirtschaftspolitisch gehen wir nur in eine Regierung, die die Staatsausgaben reduziert oder wenigstens nicht erhöht, damit die von der Inflation reduziert werden. Die FDP nur in eine Regierung geht, wenn die Abgabenlast gesenkt wird und die FDP nur in eine Regierung geht, wenn die Gesamtregulierung reduziert wird. Aber das nicht nur als normales Versprechen, sondern dass man dann beim Parteitag, kann man natürlich noch ein paar andere Forderungen mitzunehmen, dass der gesamte Bundesvorstand, jeder Einzelne eine Erklärung unterschreibt, dass, falls sie gegen diese Bedingungen verstoßen für den Dienstwagen, sie sofort von ihren politischen Ämtern zurücktreten. Weil das Naja. natürlich, also das wird natürlich nicht passieren, aber das wäre natürlich maximale Glaubwürdigkeit, weil man Ja. die eigene politische Existenz ans Wahlversprechen bindet, was, glaube ich, auch so noch niemand gemacht hat, obwohl es ein relativ einfacher Schritt wäre. Ja, genau, das war jetzt der Kern von dem Artikel. Ja. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das hört sich nicht zu kacke an. Aber waren auch schlaue Worte drin, sowas wie Haha. Elektorat. Nee, Elektorat war nicht drin. Und auch nicht vertrockneter Habitus. trockener Habitus, ja. Ja. Warten, was hast du nochmal? Das war ganz lustig. Ich wusste nämlich gar nicht, dass der Artikel an dem Tag in Print erschien. Und dann bekam ich eine E-Mail von irgendeinem Leser, dass das ja ein guter Matchplan sei und so und dass man jetzt so in den Wahlkampf gehen könne. Und ich wusste gar nicht, warum ich diese E-Mail jetzt bekommen habe. Mir war nicht bewusst, dass der Artikel rausgekommen ist. Ich habe dann geguckt, ist er schon online oder so? Und dann habe ich einen halben Tag rumgerätselt, bis ich mal gefragt habe bei der Welt, ob mein Artikel irgendwo veröffentlicht wurde. Und dann war es im Print. Ja, die heben sich für das Beste auf, ne? Also, ja, ist ja auch häufig Plus hinter der Plusschranke. Ich habe da noch kein Abo, deswegen Ja, kann ich es nicht lesen, also aber jetzt nur der. letztens der Twitter-Artikel war ja nicht hinter Genau, der der war nicht Schranke. dahinter. Den habe ich auch gelesen, ja. Ja, Da hatte ich diesen trockenen Habitus. der war nicht stilistisch hochgestochen. Den habe ich auch in 40 Minuten geschrieben, zwischen zwei Telefonaten mit einem Anwalt. Okay, ah ja, wegen deiner Freischaltung, Ja, mir ne? wurde halt gesagt, am besten noch nachmittags rausbringen den Artikel. Ist dann heute Morgen geworden. Deswegen, der war ein bisschen mit, wie sagt man, mit heißer Nadel gestrickt oder so. Damals. Ja. Der war habituell trocken, ja. Ja, der war richtig vertrocknet, habituell und liberal-konservativ. Ja, aber weitergebildet für die moderne Arbeitswelt. Genau. Ja, ich finde das ja ziemlich cool auf jeden Fall, dass du da, weil wir reden uns ja auf den Mund fusselig, erreichen ja auch ein paar Leute. Aber ja, unsere Abonnenten wachsen jetzt auch nicht mehr so rasend. Es ist schon so ein bisschen, ja, eine gute Truppe an Ja. Stammzusehern, die wir natürlich auch mögen, aber den unser Gesabbel auch schon so langsam zum Hals raushängt wahrscheinlich. Ja, aber es wurde auch schon mal von dem Kritiker angemerkt, wir wären wie eine alte Pommesbude, wo man schon zu lange nicht mehr das Fett ausgewechselt hat. Also ja, ich, ja, ist auf jeden Fall sehr schön, immer mal wieder auch so diese, die Journalisten auch, die Judith Bassat, Journalistin vom Cicero, die wir ja Ah, kenne häufiger auch ich. mal die Artikel haben von ihr. Die hat da jetzt auch ein Buch geschrieben, was im März erscheint, wo es speziell um diese ganzen zeitgeistigen Dinge da geht. Mit Antirassismus und dieses ganze Zeug. Und da hoffe ich mal auch, dass das ganz viele Leute lesen, die unsere Streams jetzt hier nicht so auf dem Schirm haben, obwohl wir auf diese, über diese Themen halt auch sehr häufig reden. Und dass dann auch noch mal ein paar mehr Leute darauf aufmerksam werden, weil meines Erachtens nach, ja, ist die Zeit wirklich gekommen. Und die Zeit ist gekommen für die Liberalen, da voll einzusteigen in diese Auseinandersetzungen, die da immer mehr Raum greifen und wirklich teilweise schon. Also, wir hatten uns hier vergangenen Sonntag diese ARD-Dreiteiler über Antirassismus angeschaut, wo sie da auch behauptet hatten, irgendwelche Dinge würden in irgendwelchen Antirassismus-Training an Schulen und so gemacht. Und es war sehr unappetitlich, was wir uns da angeguckt haben. Und das wird auch alles so präsentiert, ne, als wäre es nur für die Gerechtigkeit, als wäre es einfach ein Fortschritt, gesellschaftlicher Fortschritt, dass man diese Ansichten so hat, wie sie da irgendwie in den Universitäten erdacht werden von knallharten Ideologen mit ganz starker aktivistischer Ader. Und es gab ja auch, und deswegen muss ich halt leider sagen, dass Trump jetzt nicht wiedergewählt wurde, vor allen Dingen wegen dem Aspekt, dass er ja kurz vor Ende seiner Amtszeit noch darauf aufmerksam geworden ist, auch auf diese Antirassismus-Trainings, nämlich von diesem Buch Cynical Theories heißt das von James Kenne ich Lindsay nicht. und Alan Pluckrose, der James Lindsay, der hatte so eine auch mit der Helen Pluckrose und dem Peter Boghossian heißt er, glaube ich, zusammen, hatten die so soziologische Quatschpaper geschrieben und die halt publiziert bekommen, also mit irgendwelchen richtig außerweltlichen Annahmen und haben halt unter Beweis gestellt, dass es da überhaupt gar keine Prüfung gibt und nichts. Das ist halt alles mehr oder weniger Bloggerei, ne? Da Ja. in diesen geisteswissenschaftlichen hier Gender Studies und Fat Studies und was es da nicht alles gibt, diese ganzen aktivistischen Forschungsfelder. Und der hat jetzt halt dieses Buch geschrieben, Cynical Theories, zusammen mit der Helen Pluckrose. Und da beschreiben sie auch diese Ursprünge davon, vom Postmodernismus, und die Denker, die das dann weiterentwickelt haben zu diesem intersektionalen Feminismus und diesen Sachen und ja, und auch diesem Antirassismus. Und das muss irgendwer da um den Trump herum auf jeden Fall gelesen haben, weil 2, 3 Wochen nachdem dieses Buch veröffentlicht war, das ist letztes Jahr rausgekommen, Mitte letzten Jahres, da hat er dann diese Executive Order erlassen, dass diese Antirassismus-Trainings zumindest halt bei den öffentlichen Einrichtungen, die dem Bund angehören, verboten werden. Und auch später wurde das dann noch ausgeweitet auf die Vertragsnehmer von irgendwelchen Regierungsverträgen. Und das aus meiner Sicht absolut richtige Entscheidung. Es wurde natürlich in Deutschland auch immer nur dargestellt als, ja, der böse Trump, der alte Rassist, der will nicht, dass wir hier gegen Rassismus was tun. Und ja, also aus meiner Sicht und auch eigentlich aus der Sicht von allen Leuten, die sich das mal objektiv anschauen, ist es eine richtig üble Sache. Also eigentlich Martin Luther Kings Traum ist wirklich zu Grabe getragen mit diesem Zeug, weil man jetzt nur noch sagt, dass man sich schlecht fühlen soll, na, alle sollen sich schlecht fühlen, die Unterdrücker sollen sich schlecht fühlen, weil sie Unterdrücker sind und die Unterdrückten sollen sich schlecht fühlen, weil sie so unterdrückt werden. Und man muss aber gleichzeitig halt eben dann da in den Kampf einsteigen. Und das ist halt diese sogenannte Identitätspolitik, vieles davon. Ja, und das ist ja auch in Deutschland, fällt das überall auf fruchtbaren Boden, habe ich das Gefühl. Also es gibt da Akteure, die halt mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes direkt zusammenarbeiten, die öffentliche Gelder bekommen aus dieser Demokratie-Leben-Initiative. Die politische Bildung in Deutschland hat eine ganz starke Schlagseite. Also da gibt es zu ganz vielen Themen ganz komplett einseitige Publikationen, dann nur teilweise werden da halt nur irgendwelche Meinungsbücher von Margarete Stokowski über das Patriarchat und so ein Zeug irgendwie verlegt als politische Bildung. Ne? Und ganz viele von diesen Grundannahmen, die halt generell hinterfragt gehören, wo ich ganz viel dran auszusetzen habe an vielen Punkten. Ja, wird alles so dargestellt, als gäbe es da überhaupt gar keine andere Sichtweise, als wäre alles andere, wäre dann halt per Definition rechts und rechtsextrem und Mehrheit der deutschen Bevölkerung rechtsextrem. oder halt gegen die Freiheit oder was weiß ich nicht was, ne? Ja, aber da sagt der Chat wahrscheinlich auch gleich, wissen wir alles schon, Chris. Aber ich hoffe ja Die auch nochmal, Stammgäste hier. dass heute uns auch ein paar Leute zugehört haben, die uns sonst nicht so zuhören, weil der Ben heute bei uns war. Und ja, generell an die FDP, wo ich auch hoffe, dass ein paar FDP-Leute hier heute mal Konstantinopoulos hört zu gerade. reinhören. Ja, wäre schön. Könnte was lernen, aber ich glaube, das passiert nicht. Nee, ich denke auch eher nicht, aber ja. Ja, man kann nur hoffen, dass die FDP nicht so Wahlkampf macht, wie dieser Artikel Ja, ist. genau. Und ja, meine Hoffnung ist nicht sehr hoch. Wie ist deine Hoffnung? Ja. Genau, von Konstantin und Johannes Vogel sind die zwei Dislikes. Naja, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr als nur die beiden. Nee, im Moment hat das Video nur zwei Ja, aber Dislikes. ich meine Leute, die uns hier disliken oder Ach die so, auf deren Seite ja. sind. Das wäre schön. Das ist der einzige Fall wahrscheinlich von Tatentschluss und Obwohl ich glaube, im Moment sind alle mit den USA beschäftigt. Ach so, Weil, ja. also ich habe das hier nur am Rand mitbekommen. Ja, Anscheinend dann hat scheidet das sich auch die Kapitol Freiheit, weil wenn der Joe Biden gesprengt oder nicht, so. wenn der Joe Biden nicht gewählt wird, ne, dann kann man ja nicht den Antirassismus-Workshop wieder einführen und dann stirbt die Freiheit. Die trocknet dann habituell und thematisch völlig aus, würde ich sagen. Ich glaube, den Satz verwende ich irgendwann nochmal auf Twitter. Also komplett random. Ja, also ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich leider die Wahrscheinlichkeit relativ hoch sehe, dass es so ein bisschen wird wie bei der Piratenpartei damals. Ich hatte das ja im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen. Also der Verlauf quasi so wird, dass man den Einzug in den Bundestag verpasst und dann halt das große Beben dann stattfindet, was ja quasi 2013 auch schon mal stattgefunden hat. Aber beim nächsten Mal wird es dann, glaube ich, ein bisschen mit vertauschten Rollen sein. Da wird es dann halt, glaube ich, so sein, dass die Konstantin Kuhles dieser Welt, wie wir ja hier in diesem Weltartikel schon sehen, die werden natürlich dann nicht einsehen, dass sie eventuell das Problem sind, sondern ja, die werden dann ihre Feinde halt überall vermuten und die Konservativen und die Rechten überall vermuten. So wie das damals in der Piratenpartei halt auch war. Da hat man halt auch gedacht, das wären alles diese rückwärtsgewandten und diese alten Leute und ja, diese ganzen verkappten Nazis und so. Und hat sich dann da halt irgendwann, als man dann entmachtet, entthront wurde, hat man sich dann richtig eingemauert und wurde richtig paranoid und hat dann irgendwann halt nur noch den Laden zerschossen und ist dann irgendwann, hat sich verabschiedet. Ja. Meistens dann entweder zu den Linken oder zu den Grünen. Und ihr könnt halt auch daran, dass es mit diesen Leuten eigentlich, also klar, bei uns in Weltraumaffen-Streams wird hin und wieder nochmal davon berichtet, was aus den Menschen so geworden ist von damals. Aber so groß anecken tun die in diesen Parteien nicht. Und das zeigt meines Erachtens nach auch sehr viel darüber. Ja, dass in diesen Parteien bei den Grünen, bei den Linken deren, die da halt richtig aufgehoben sind, ne? Also deren, das, was sie damals halt schon aus der Piratenpartei machen wollten, da halt schon vorhanden war. Und Ja. im Endeffekt haben sie also nichts gemacht, außer halt diese, ja, mal gute und richtige Idee, wie ich nach wie vor finde, von der Piratenpartei, die ja auch viele Begriffe, so Vokabeln wie Transparenz und Digitalisierung ja teilweise in der deutschen Politik überhaupt generell mal in den Wortschatz überhaupt reingebracht hat. Ich erinnere mich da noch an diese Helmut Kohl, wenn Sie auf der Datenautobahn sind, können Sie nicht schneller fahren und so weiter und so fort Ansprache, die wir irgendwann mal vorgelesen haben, die er irgendwann mal gebracht hat in den 90er Jahren. Also wieder früher so die diese Gespräche waren. Also es hat schon was bewirkt, auf jeden Fall, dass es die Piratenpartei gab und die Leute da eine Nische besetzt haben. Aber hätte auch viel mehr draus werden können, da bin ich nach wie vor von überzeugt. Ja. Und also ich habe damals auf jeden Fall auch gelernt, was, dass dieser freiheitliche Aspekt halt wirklich wichtig ist. Und bin eigentlich davon ausgegangen, weil, also nachdem ich aus der Piratenpartei ausgetreten bin, 2015 war das, Anfang des Jahres, war ich dann erstmal ein Jahr parteilos und habe eigentlich schon gedacht, ich tue nichts mehr, ich mache nichts mehr in Parteien, so, ich bin durch mit dem Thema. Aber diese ganzen Dinge, die dann halt passiert sind, so in der Politik, die da und gerade halt mit dem Fehlen von der FDP im Bundestag, hab ich gedacht damals, dass das halt sozusagen auch das, der Aspekt wäre, der da fehlt. Und das denke ich halt auch heutzutage noch. Aber aus meiner Sicht hat man das wirklich kläglich versäumt. Also die letzten 4 Jahre sind aus meiner Sicht FDP-technisch bis auf ein paar Ausnahmen wirklich ziemlich verschenkt gewesen. Und damit meine ich Ja. nicht, damit meine ich explizit nicht, dass man nicht an die Regierung gegangen ist, sondern ich rede da wirklich von der Opposition auch, wo ich mir viel mehr Hinterfragen von diesen ganzen Standard-Talking-Points, diesen ganzen Sachen da wünsche, die da immer wieder aufkommen und sei das jetzt irgendwie diese Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch, wo man nur das gleiche geredet hat, eins zu eins, dieselben Talking Points, die man überall auch sonst gehört hat. Oder diese Sache mit dieser Tamponsteuer, die man dann plötzlich auch dann irgendwie da richtig fand und dieses ganze Zeug, ne? Gut, dagegen habe ich nichts für eine Steuersenkung. Aber na, also wenn man als Oppositionspartei ständig in einer defensiven, entschuldigenden Rolle ist, also erst war es ja Klimawandel, Fridays for Future, wo man dann plötzlich in der Defensive war, dann Thüringen, absolut verschwendete Oppositionsjahre. Und auch nicht, also welcher Liberale fühlt sich denn davon angesprochen? Wer sagt denn, wer, der den Staat kleiner haben will und Politik als solche eigentlich sehr kritisch sieht, findet das denn toll, wenn die FDP in der Opposition so leise ist? Ja. Ja, eben, und das sind ja auch nur so die offiziell, die offensichtlicheren Dinge, ne? Da gibt es halt aus meiner Sicht noch ganz viele Sachen. Generell halt diese ganzen Talking Points, ich finde das so wider. Deswegen halt auch diese Sachen mit dem Sophistenliberalismus. Die Leute sollte eigentlich spätestens auffallen, dass irgendwas nicht stimmen kann, wenn alle die gleichen, wirklich die formulierungsmäßig gleichen Formulierungen haben. Ne? Also das ist einfach habituell und thematisch. Es sollten da eigentlich die Alarmglocken läuten, dass da irgendwas nicht stimmen kann oder dass man wenigstens das nochmal besonders skeptisch alles nochmal hinterfragen sollte. Vor allen Dingen immer sich anhören, was diese Opposition dann wirklich dann meint und tut und so. Ne? Und ich habe das halt gemacht mit dieser ganzen Identitätspolitik auch von dem Kram. Also wir lesen ja auch diese ganzen Bücher von unserer Opposition halt, ne? Wir lesen nicht nur die Kritik da dran und zum Beispiel hier die Erfinderin von der Intersektionalitätstheorie, diese Kimberlé Crenshaw, bei der war ich schon bei einer Veranstaltung von der Böll-Stiftung, habe mich da hingehockt und mir ihren Kram angehört. Das findet man ja auch bei uns auf dem Kanal noch in meinem Bericht davon und so, ne? Also ich nehme da jede Möglichkeit wahr, mich damit zu unterhalten. Und wenn hier der Herr Kuhle, der ist ja häufiger mal in Hannover bei mir, würde ich mich natürlich auch sofort mal mit ihm zusammensetzen und ihm mal sagen, was seine Opposition eigentlich wirklich denkt oder was es da halt so an Hinterfragungen halt zu vielen Dingen halt eben gibt. Ne? Aber ja, und sonst auch bei diesen ganzen FT4-Veranstaltungen, so, das wurde mir auch schon mal vorgeworfen von einem anderen Mitglied hier bei mir in der Gegend. Ich sei ja so leise und ich würde mich ja dann nicht melden, wenn solche Sachen sind, aber du hast das ja auch schon mal berichtet, dass man dir zu verstehen gegeben hat, dass du da quasi keine Chance hättest, irgendwie, ne, sage ich jetzt was Falsches. Nö, das ist richtig so. Mir wurde das lustigerweise gesagt, ohne dass ich hier Anspruch erhoben hätte auf der Parteikarriere. Einfach prophylaktisch. Ja, das, aber das Ja, ist aber im ja. Endeffekt muss man das ja, also diesen Vorwurf, den sie dir mal gemacht haben, mit kein Antrag und kein Mandat und so. Ja. Also ein bisschen ist da ja dran. Ne? Also im Endeffekt müssen wir ja, wenn wir diese, also ich meine, klar, diese Aufklärungsarbeit, die wir hier leisten, ist aus meiner Sicht halt auch wichtig, weil worauf ich halt hinaus will, ist, es ist unglaublich schwierig, wenn man der Einzige im Raum ist, ne? Der Dinge hinterfragt. Das ist unglaublich schwer. Und ich meine, ich kann das hier machen. Hier hocke ich bei mir zu Hause und hier hören irgendwelche Willis im Internet zu und so, ne, wo mir das ja auch egal sein kann, wenn die mich für einen Idioten halten oder so. Aber ich finde das doch relativ schwierig. Und vor allen Dingen auch heutzutage, ne, mit diesem verengten Meinungskorridor und so, was wir da vorhin schon, was ich schon angesprochen hatte. Wenn ich dann sehe, was mit Gunnar Kaiser und so halt eben schon alleine machen. Ich warte, bis ich von der Naumann-Stiftung gecancelt werde, offiziell. Aber noch Ja. folgt sie mir. Die haben dich wahrscheinlich nie eingeladen und von daher brauchen sie sich auch nicht Ja. distanzieren, ja. Ja, genau. Und das fand ich auch eigentlich an dieser, hatte ich ja zwar auch schon erzählt, aber ich sag's einfach nur nochmal, an dieser ganzen Gunnar Kaiser-Nummer eigentlich die schlimmste Sache, dass ja Gunnar Kaiser diese Videos gemacht hat über die identitäre Bewegung und du hast ja eins davon dir auch angeschaut gehabt, auf deinem Twitch-Kanal, ne? Und dass die aus meiner Sicht halt wirklich richtig stark waren. Also wir waren zwar, glaube ich, noch ein bisschen eher dran als Herr Kaiser, als wir damals den Pressesprecher von der IB hier bei uns interviewt haben. Da ging es halt auch schon um dieses Thema mit der Kritik von der IB am Liberalismus, dass das ja so ein bisschen ein Feindbild von denen ist. Und da sind wir halt sehr stark drauf eingegangen. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich wirklich der, ja, so der Knackpunkt an der Sache und auch eigentlich das, wie man da rangehen müsste, aus meiner Sicht diese Identitätspolitik halt zu hinterfragen. Also sowohl von rechts, von links an diesem Knackpunkt, dass man halt die Freiheit im Endeffekt falsch findet und alles Böse in dieser Welt da dem zuschreibt, dass die Leute ja machen können, was sie wollen, ne? Und das hat der Gunnar Kaiser auch gemacht. Und was hat hier dieser Heini von der Naumann-Stiftung, dieser Herr Gieser, der hat ja auch schon mal so ein Buch geschrieben, wie hieß es, die gefährliche Bürger, so hieß es. Dieser hat ein Buch geschrieben. Ja, der hat sogar schon mehrere Bücher geschrieben. Gefährliche Bürger, das hat er zusammen geschrieben mit der Liane Bettnarz. Und also da ging es halt größtenteils. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber es wurde auf jeden Fall ein Kapitel davon ganz stark zusammengestrichen im Nachgang, weil sich das überschnitten hat mit beruflichen Interessen von Frau Bettnarz, die in einer Anwaltskanzlei arbeitet. Und da ging es um Goldhandel. Da gab es damals einen Bericht in der Ah, die Süddeutschen. Butter. Wahrscheinlich, Genau, ne? Ja. unter anderem, ja. Also es war einer von den Sachen. Und also, ne, da schreiben sie so ein Buch irgendwie nur über irgendwelche Akteure, ne? Es gibt irgendwelche Akteure und die agieren irgendwie, ne? Hier kennen die Namen dieser Akteure und dann streichen sie da noch welche aus eigenem Interesse. Also jetzt zwar nicht Herr Gieser selbst, aber der hat es natürlich auch mit entschieden, ne? Also der hat das ja Ja. mitgeschrieben, das Buch halt. Und das ist aus meiner Sicht halt wirklich eine Kritik, die vollkommen verpufft. Weil dann hast du halt auf der einen Seite die Leute, die immer sagen, ja, hier bei den Rechten, da gibt's Martin Sellner, da gibt's Götz Kubitschek, da gibt's den, da gibt's den, da gibt's den. Und dann hast du Und umgekehrt, bei der anderen Seite hast du dann, ja, es gibt den George Soros und es gibt den und es gibt den und es gibt den. Also beide zählen sie dann irgendwelche Leute auf und das soll dann irgendwie die Argumentation sein oder was? Na, das aus meiner Sicht verpufft das komplett, weil wenn du nicht sowieso schon der Meinung bist, dass diese Leute doof sind, und das ist genau mit dieser Gunnar Kaiser-Nummer genau das Gleiche. Die haben halt gesagt, so, ja, der Kaiser hier, der ist irgendwie verkehrt, wir mögen ihn nicht und suchen uns dann im Nachgang, weil die Leute nicht aufhören zu fragen, irgendwelche Dinge raus, die angeblich da jetzt so schlimm sein sollen. Und das ist dann irgendwie die Kritik, die man da irgendwie übt. Na, also aus meiner Sicht halt wirklich komplett Banane. Und das, was der Kaiser gemacht hat und was wir damals meistens noch vor ihm. aber wir erreichen ja hier nicht so ein breites Publikum wie der Gunnar Kaiser. Das ist wirklich das im Endeffekt, wo man wirklich was mit erreicht, aus meiner Sicht. Und was auch wirklich eine substanzielle. Und das ist eigentlich das, wo ich von einer liberalen Stiftung erwarten würde, dass sie sich eigentlich komplett dahinter schmeißen. Aber nee, Ja, vor allem, wenn ne, eigentlich FDP-Mitglied außerhalb für so viel Reichweite für liberale Ideen also. sorgt, da, und man dann als liberale Stiftung mit 200, 300 Klicks pro Video hingeht und ausgerechnet so jemanden cancelt, anstatt den vielleicht mal zu fragen, wie man seinen Job richtig machen kann. Ja. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, oder sie hätten es einfach mit ihm auch ausdiskutieren können, live meinetwegen. Da hätten Ja, sie ihn ja ich meine, schön. wo wäre jetzt der Unterschied zwischen bei dem Streitgespräch in der NZZ von Paquet und Kaiser, oder man hätte das halt auch live machen können. Oder Ja. halt bei dem, wo der ausgeladen wurde, hätte man ja auch Kritik anbringen können oder so, keine Ahnung. Naja, ausgeladen wurde er ja im Endeffekt nicht. Man lädt ihn jetzt nur nicht wieder ein, ne? Und man Er wurde ja auch distanziert sich. ausgeladen. Er sollte ja eine Veranstaltung moderieren zur Cancel Culture. Nee, er hat ja die moderiert. Er hat ja mit Kubicki und dieser Frau Flasspöhler hat er eine Veranstaltung moderiert. Hat er die nicht? Ich dachte, er hat die doch dann nicht moderiert, weil er vorher Nee, ausgeladen wurde. er hat sie moderiert und dann hieß es Ach von wegen, ja, mit wem so. arbeitet ihr zusammen? Und dann hieß Ja. es, nee, das geht nicht. Und das war so ein Ding, das hatte ich hier in der Sendung, hatte ich das gelobt, dass sie ihn da als Moderator genommen hatten und auch mit dem Kubicki halt mit seinem Buch, weil es gab auch irgendwie 2, 3 Wochen vorher, ich glaube, das war auch von der Anna Schneider oder von jemandem auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich immer so, entweder die Anna Schneider oder die Judith Bassert oder hier der Herr Serrano oder wie er heißt, ich weiß leider seinen Namen nicht, auch von der NZZ. Das sind ja eigentlich so die drei, die so die meiste Kritik an der FDP aus liberaler Sicht so raushauen, von Journalisten jetzt im Moment, also zumindest die mir bekannt sind. Es gibt vielleicht auch noch andere, aber. Und irgendwer von denen hatte auf jeden Fall auch dieser Naumann-Stiftung vorgeworfen, dass sie so reichweitenlos und glanzlos und einflusslos halt nur sich um sich selbst kreist, ne? Und kurz danach kam halt erstmal, also es war in einer Woche, da kam erst dieses Ding mit Gunnar Kaiser halt, diese Cancel Culture-Debatte. Und dann kam direkt danach so eine Debatte mit dem Hamed Abdel Samad, wo es um Radikalisierung ging. Und da habe ich schon gedacht, wow, jetzt nehmen Sie sich ja endlich mal, jetzt laden Sie endlich mal die richtigen Schwergewichte ein und besprechen jetzt hier richtig mal die Themen, die ich mir schon so lange gewünscht hätte, ne? Und jetzt geht das richtig bergauf, so, ich war richtig guter Dinge. Und dann kommt irgend so ein Linker daher und sagt, ihr habt den Kaiser Ja. eingeladen und dann, wir haben es intensiv geprüft, tut mir leid, tut mir leid, wir wollten es doch nicht. Er wurde uns empfohlen. Ja. Es ist alles Ist mega tragisch. traurig, es ist mega, mega, mega traurig, ja, also habituell, es ist sehr trocken auf jeden Fall. Die Naumann-Stiftung ist schon lange habituell vertrocknet. Ja. Ja, und die fahren ja auch da ihre Queerfeminismus und Und Alltagsdiskriminierung auch, die hatten ja mal diese Kampagne Clap for Crap oder so, wo Oh dann ja, einer einen oh Witz ja. am Essenstisch gemacht hat und dann geklatscht wurde, um sich Ja, davon und zu das war ja auch so distanzieren. ein Ding, irgendwie dieses Slow Clap, Ja. das war ja auch irgendwie so ein dämliches Meme, irgendwie aus Ja. dem englischsprachigen Bereich, wo sie sich ganz furchtbar schlau gefühlt haben, ja. Und dann dachte ich mir auch so, ja, das wirklich von oben herab, so, ne? Und ich Also glaube, die. so sehen die sich auch so ein bisschen so als liberale Tafelrunde, die dann irgendwie Ja, so sich klar. überlegt, wer jetzt die Ritter sein dürfen, ne? Die Ritter des Liberalismus. Ja, ist ein Selbstbeschäftigungsladen für Liberale. Wird in der Peinlichkeit eigentlich nur noch von Operation Heuss getoppt. Ja gut, Operation Heuss ist ja auch ja, die progressive Plattform dann später. Ja. Ich wette da drauf, ja. Ja, es wird ja dann auch peinlich dann, ne, mit der Dame, die da hinter Operation Heuss auf jeden Fall mitsteckt. Weil die gehört ja hier meinem Stadtverband an und früher oder später Ach. werden wir uns auf jeden Fall begegnen, ja. Na, das stelle ich mir lustig vor. Das wird es auch werden, ja, denke ich mal. Also lustig oder peinlich für einen von uns beiden oder beide oder so. Ach ja, na gut. Alles klar, wenn dir nichts mehr einfällt. Nee, hat mir Spaß gemacht, hier sein zu dürfen. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass der Text eher suboptimal ist. Ja. Ja, Ja. 2,5 Stunden ist, glaube ich, auch Arbeitspensum erfüllt. Ich denke auch, ja. Also normalerweise unsere Sonntagsstreams sind ja eigentlich eher so 3 Stunden, aber Aber da sind ja auch mehr Leute, oder? da sind mehr Leute und auch viel, viel mehr Quellen. Also teilweise haben wir wirklich, also teilweise reden wir da halt auch nur irgendwie 2, 3 Minuten über eine Quelle. Oder sagen Ja. nur, ja, das ist eine Empfehlung zum Lesen, guter Artikel. Genau, ja. Na, wer von euch hat an Silvester Licht an Licht ausgespielt, fragt jemand. Ja, auch danke an den Chat. War unterhaltsam. Nur Ja. ansonsten würde mir jetzt nichts mehr einfallen an FDP-Bashing oder sonst was. Ja. Wir haben dann alle, ja, also der Stadtverband Hannover hat meine Adresse, ne, für das PAF. Für die Zustellung des PAF. Ich finde ja auch das Design mit den Affen im Weltraum und das blinkt dann so ein bisschen, wenn man redet. Das finde ich sehr cool gemacht. Wenn ich noch mal ein bisschen schleimen darf. Danke, das habe ich selber programmiert. Ja, wobei ja das mit dem Blinken gar nichts mit dem Reden zu tun hat tatsächlich. Das Nicht? nee Ach, nee, dachte ich. das denken viele Leute, aber das ist einfach nur so random blinkt das da. Dass es wirklich sich darauf bezieht, wer gerade redet, ist in Arbeit. Okay. Aber dadurch, dass dieses jetzt hier ja komplett losgelöst ist von dieser Software, über die wir hier gerade uns unterhalten, kann ich das noch nicht verbinden. Aber da arbeite ich auf jeden Fall dran. Aber ja, wir machen das ja auch nur in unserer Freizeit und ich mache es auch schon beruflich, dass ich programmiere und ich habe dann auch nicht immer so viel Bock nach Feierabend, auch wenn solche Sachen für die Freizeit natürlich auch hin und wieder mal Spaß machen oder man was Neues ausprobieren kann. Aber ja, insofern Nachsicht und wir sammeln ja hier auch kein Geld oder so, ne? Deswegen, das ist ja alles nur so zu unserem persönlichen Vergnügen und zur Ja. Aufklärung. Und halt auch, damit wir selber nicht wahnsinnig werden, weil wir, glaube ich, wenn wir hier unsere wöchentlichen Streams nicht hätten, wahrscheinlich alle schon lange wahnsinnig geworden wären. Ja. Man muss ja die Gedanken aus dem Gehirn ein bisschen entsorgen, So ist ab und zu. das. Und wir haben ja nicht alle einen Genau. Weltkolumnen-Sparte. Nee. Ja, Venora, wenn du mich mehr auf Twitter folgen willst, der Link steht im Chat jetzt von Preis Small. Bin auch ein kleiner Account, dankbar für jeden neuen Follower. Sagt der Mann mit, ich glaube, 14, 10.000 mehr als 15.000 ich. fast. Oh, okay, ja, also fast 12.000 mehr als ich. Schick mal ein paar rüber, ja. Mach mal Umverteilung. Umverteilung. Nee, du musst einfach machen, dass der Kuchen wächst. Also die Follower sollen ja nicht von Genau. dir weg, die sollen ja nur auch noch zu mir hin. Wir müssen Also. einfach die ganzen Boomer von Facebook auf Twitter ziehen. Damit Twitter zwar unerträglich, glaube ich, aber. Ja, dann wird Twitter ja unerträglich. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Hot Take, um das Ganze zu beenden. Also, ich würde ja mal sagen, dass Twitter schon lange Oh Gott, unerträglich nee, ist, jetzt gibt es ja aber. noch richtig Drama, weil ich einen aus deinem Chat geblockt habe, anscheinend. Aha. Ja, ich weiß nicht, wie du auf Twitter heißt, deswegen kann ich dir nicht sagen, Ich ob glaube, so ich. ähnlich. Ja. Ja, gut, finde ich ja nicht, wenn das blockiert ist. Kannst du das nicht suchen? Ich glaube, das tauchen nur die Ja, Leute, die dich blocken, nicht in der Suche auf oder ich so. habe relativ viele Accounts blockiert. Also 200 oder so. Naja, aber suchen so viel 1000, das ist ja nicht so viel. Ja, ich glaube, das Problem kann ich jetzt auf die Schnelle nicht lösen. Das tut mir leid. Ja. Ja, das der Markt wird es regeln. Alles klar, Leute. Dann schalte ich mal hier wieder auf die Sterne. Schön, dass ihr dabei wart, auch die, die es noch nachträglich sehen. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal hier wart, dann schreibt bitte mal in die Kommentare rein. Würde mich wirklich mal interessieren, wie viel Aufmerksamkeit uns der Ben gegeben hat. Er kriegt zwar nichts ab, weil wir ja hier eh nichts verdienen. Was? Das hast du mir nicht gesagt. Mir wurde Geld Ja, es ist versprochen. so hier, das ist alles. Liberale Solidarität ist das. Genau, das ist gelebte Solidarität hier bei uns. Jetzt löse ich mich in Luft auf, hat der Sixtus gesagt. Ja, macht's gut, Leute. Wir sehen uns wieder am Sonntag, spätestens. Und den Ben sehen wir sicherlich auch irgendwann mal wieder bei uns. Ja. Von mir Ansonsten auch, tschüss. bei Twitter oder in der Welt. Die Welt Oder ist nicht anderswo. genug. Ja. Macht's gut.